Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Star Trek Voyager Rewatch Podcast. Wir haben uns sehr gefreut, dass die erste Folge doch einige Leute sich offenbar angehört haben und uns da auch über Twitter und andere Kanäle positives Feedback haben zukommen lassen. Ich hoffe, es wird euch auch weiterhin gut gefallen. Wir haben jetzt leider eine kleine Pause gehabt, weil ich in Urlaub war. Und nun geht's weiter mit der zweiten Staffel. Wie schon angekündigt, haben wir jetzt etwas mehr Folgen zu besprechen, denn ich weiß gar nicht so genau, ob sie bei der ersten Staffel erstmal gucken mussten oder ob das läuft. Aber auf jeden Fall sind sie da mit der zweiten Staffel richtig angekommen und ich glaube auch die kommenden haben alle jetzt immer 26 Folgen. Ja, aber ich glaube, das war ja so, dass einfach die fünf Folgen am Ende in die zweite Staffel buxiert wurden. Aber aus welchen Gründen, weiß ich auch nicht. Ja, aber ich meine, die danach folgenden haben auch immer jetzt 26. Also sie sind dann bei der Länge geblieben. So richtig ausführlich. Das ist dann auch bis zum Ende. Also alle folgenden haben jetzt immer 26 Folgen. Das heißt, wir haben noch so einiges vor uns. So. Womit wollen wir anfangen? Was ist deine eindrücklichste Erinnerung aus der zweiten Staffel? Okay, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, dass wir es wieder gesehen haben. Zum einen kann man ja auf jeden Fall sagen, wir haben jetzt hier wiederkehrende Plot-Elemente, also quasi vielleicht nicht ein, also wir bleiben natürlich weiterhin bei unserem einen Story-Arc, die Voyager versucht nach Hause zu kommen, wobei ehrlich gesagt, das wird erstaunlich wenig aufgegriffen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als würden sie dauernd über irgendwelche Möglichkeiten stolpern, schneller nach Hause zu kommen. Eher im Gegenteil. Ja, also in der zweiten Staffel hat man halt das Gefühl, sie haben sich ein bisschen mehr im Delta-Quadranten eingelebt. Die Gegner, die anderen Aliens, die auftauchen, die Konflikte sind ein bisschen bekannter, die Gesichter sind bekannter, es kommen wiederholt die gleichen Figuren und man hat halt mehr so das Gefühl, sie erwarten auch nicht jederzeit irgendwie jetzt nach Hause zu kommen, sondern richten sich in der Situation ein, mit der es halt in der ersten Staffel geendet hat. Sie sind im Delta-Quadranten, sie kennen die Kazon und sie kennen die Vidians und fliegen jetzt erstmal einfach eine Weile durch die Gegend. Ja, sie haben jetzt ihren Kurs gesetzt und auch so ein bisschen wir reisen jetzt nach Hause, so. Wenn es lang dauert, dauert es halt lang. Und genau. Und haben sich in der Lokalpolitik des Delta-Quadranten so ein bisschen ihren festen Platz gefunden. Ja, das ist auch ganz lustig, weil sie dann öfter ja so Situationen schon erleben, wobei ich da jetzt hoffentlich nicht das im Kopf mit der dritten zu sehr vermische, wo sie halt einfach dann auf so Leute treffen, so, wir haben schon von ihnen gehört. Und das ist irgendwie so, als wäre der Delta-Quadrant so ein Land, durch das sie reisen. Und irgendwie, da gibt es halt die verschiedenen Dörfer oder irgendwas, die dann schon irgendwie miteinander sich ausgetauscht haben über dieses Schiff, was da jetzt gerade durchfliegt. Was irgendwie ganz lustig ist. Also wir haben ein bisschen mehr Fundament, auf dem aufgebaut werden kann und auch natürlich, dass man das Gefühl hat, so, wir kehren jetzt zu bestimmten Themen und Plotlines kehren wir jetzt auch mal immer wieder zurück, um die noch so ein bisschen zu vertiefen. Also es geht eigentlich schon gleich am Anfang los, dass schon in der Folge 2 wir wieder auf die Kazon treffen und ein bisschen mehr über deren Gesellschaft Kultur auch, und Kultur erfahren. Allerdings so eine Mit-Kind-Folge. Naja, er ist schon Jugendlicher quasi, aber es ist irgendwie Jacote trifft auf einen, wird irgendwie auch mal wieder von Seska. Ach so, du bist dann auch schon gleich wieder mit Seska, ne? Ja. Oder? Oder? Nee. Weiß es nicht. Nee, das ist so, oh Gott, wir sind total, haben uns total super vorbereitet. Haben wir wirklich. Und jetzt gleich wieder ein Aussetzer. Chakotay wird einfach nur entführt von Kazon. Genau. Und er entkommt und nimmt dabei diesen Jungen als Geisel. weil er ihn nicht erschießen möchte. Er schießt ja praktisch die anderen Kayson, die ihm da im Wege stehen, und nimmt den Jungen mit, der sich dann dadurch emaskuliert fühlt. Genau, der glaubt, er kann jetzt nie wieder ein der kann jetzt nie ein was werden, irgendwie irgendwas bei den Kayson werden. Ein March. Ein March sind doch die Chefs. Auf jeden Fall kann er nie ein richtiger Mann werden. Genau. Und demzufolge auch kein March. Und demzufolge ist seine ganze Karriere versaut. Er kann seinen Namen nicht kriegen oder genau, sowas. Genau, stimmt. Dann irgendwie, also ehrlich gesagt, das ist ja wahnsinnig patriarchal, was wir auch schon mal gesagt haben, irgendwie in der ersten Staffel, es geht da echt irgendwie, da werden so richtig die, Ja, ich denke, es ist aber auch absichtlich, halt, das ist im Prinzip, das Patriarchat, Kayson steht ja ein bisschen dem Matriarchat, Voyager entgegen, was ja auch immer mal wieder aufgegriffen wird, dass wir haben ja, als wiederkehrende Kayson-Figur haben wir March Color, der Anführer der Kayson Nistrim, und der halt mit Seska wiederholt gegen die Voyager plottet, und man kriegt ja auch immer wieder mit, jedes Mal, dass er auftaucht, diese Frustration, die er damit hat, mit Janeway interagieren zu müssen. Aber auch, dass er eigentlich auf Seska angewiesen ist. Genau, und dass er auf Seska angewiesen ist. Dass er ist halt einerseits frustriert, dass er sich mit Janeway gleichstellen muss in diesem Gegnerverhältnis, das die beide haben. Ab und zu diskutieren sie miteinander und versuchen zu verhandeln. Ab und zu stehen sie einfach nur im Konflikt. Aber sie ist halt sein Pendant dann in dem Sinne. Und gleichzeitig muss er sich bei sich zu Hause, um überhaupt gegen Jamie eine Chance zu haben, muss er sich von Seska herumkommandieren lassen. Ja, die Kayson-Welt wird da schon arg durcheinander gewirbelt. Zumal zwar Seska immer wieder irgendwie da taktiert und merkt, sie kann da irgendwie, muss da so ein bisschen geschickt vorgehen, aber letzten Endes hält sie doch die Fäden in der Hand. Mhm. Ich lese gerade lustigerweise, dieser junge Kayson wurde gespielt von Aaron Eisenberg, der den Nock gespielt hat in Deep Space Nine. Er kam mir bekannt vor. Den Ferengi-Sohn. Ja, ich habe mich auch gedacht, diese Nervbratze kommt mir auch bekannt vor. Aber man merkt es halt nicht, weil das Facial Make-up. Weil er ja auf andere Weise beknackt aussieht. Du bist wieder mit dem Hair-Shaming dabei, finde ich. Nein, mit dem Kayson-Shaming. Kayson-Shaming. Ja. Nein, ich bleibe dabei. Das Design der Kayson ist, ist so ein bisschen drüber. Aber gut, ich finde, sie wirken dann eigentlich, also auch nachdem das dann alles ein bisschen komplexer wird und wir sehen, da gibt es die verschiedenen Sekten von den Kayson mit den verschiedenen Marges und keine Ahnung. Die Folgen, die tauchen nämlich in insgesamt, was haben wir gezählt, 5 Folgen auf. Ja. 5 von 26, das ist ja schon was für, dass wir immer noch dabei, also sozusagen, dass wir immer noch das Series Prinzip haben, dass eigentlich die Folgen immer abgeschlossen sind, also dass daran ändert sich ja auch in der zweiten Staffel nichts. Und im Prinzip halt dieses klassische Monster of the Week Prinzip, nur dass es halt nicht immer ein Monster ist, sondern eher ein Problem of the Week. Ja, wobei wir schon dass wir ja festgestellt haben, dass die Kayson-Folgen, die den Kayson-Plot vorantreiben, der kulminiert im Staffelfinale der zweiten Staffel, dass die nicht immer die stärksten Folgen sind, aber halt welche, die da sein müssen, um den Plot voranzutreiben. Mhm. Also sie funktionieren da noch nicht so ganz als Monster of the Week-Folgen. Und das ist so ein bisschen interessant, dass sie sozusagen sich daran versuchen, einerseits dieses Prinzip, das man halt damals hatte, mit wir haben immer das abgeschlossen und ne, was wir auch in der ersten Folge schon besprochen haben, das weiterhin beizubehalten, aber gleichzeitig auch wiederkehrende Story zu haben, die dann auch tatsächlich am Ende der zweiten Staffel in der ersten Doppelfolge und tatsächlich dann auch einem serienmäßigen spannenden Cliffhanger irgendwie kulminiert. Aber da wollen wir jetzt mal nicht vorgreifen, aber das muss man dann halt zu den Kayson dazu sagen. Mhm. Da wir jetzt eh schon bei denen sind, was haben wir dann noch? Da haben wir die Folge Alliances, die ist nicht so spannend. Wir haben Maneuvers, das ist die Maneuvers ist die erste Folge, wo Seska wirklich wieder auftritt. Die die Initiations-Folge, von der wir gerade geredet haben, mit dem Kaesun Jung, der in Chakotay reinläuft, ist ja auch soweit interessant, dass es da um eine andere Sekte geht. Da geht es ja nicht um die Kaesun Nistrim, sondern um eine andere Kaesun-Sekte. Deswegen taucht Seska da auch. Genau, die Kaesun Ogla. Deswegen taucht Seska da auch gar nicht auf und ist nicht wichtig. Und das wird halt praktisch benutzt, um abseits von Seska nochmal die Kaesun zu etablieren, bevor man zu diesem Seska-Plot zurückkehrt, übergeht. Genau. Weil das haben sie ein bisschen vergessen in der ersten Staffel. Sie haben halt die Kaesun im Piloten eingeführt. Sie haben so ein bisschen beschrieben, das sind halt so also eine Nomadenrasse, die nicht viele Ressourcen hat und sehr patriarchalisch aufgebaut ist, aber sie sind halt nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Mhm. Weil sie sich, glaube ich, auch nicht wirklich überlegt haben, wo sie eigentlich damit hinwollen. Und deswegen wird jetzt Anfang der zweiten Staffel dann nochmal mit einer anderen Kaesun-Sekte schön aufgegriffen, wie ist die Kultur der Nistrim aufgebaut, wie funktionieren die verschiedenen Sekten. Das wird ja dann auch immer wieder wichtig. Und dann kommt halt Seska zurück mit dem Manövers-Plot, wo sie Chakotay praktisch zu sich lockt, indem sie Technologie von Voyager stiehlt. Stimmt. Und dann kommt am Ende von Manövers kommt die die und außerdem habe ich dir Genmaterial entnommen und mich geschwängert. Ja, was man halt so macht. Ne? Also ich meine. What a twist. Aber da muss man dann auch schon wieder sagen, dass das schlägt irgendwie in diese merkwürdige Samenraubkerbe. Was irgendwie so ein leicht latent frauenfeindliches frauenfeindlicher Mythos ist. Also gut, aber in der Zukunft ist ja alles anders, weil sie musste ihm nur mal irgendwie kurz am Hals ein paar Zellen entnehmen und meint dann, dass sie sich dann halt damit jetzt geschwängert hat, wo man auch gar nicht so genau weiß, was will sie damit jetzt erreichen? Ja, genau, also warum? Weil eigentlich schießt sie sich damit doch nur selbst ins Knie. Ich meine, das Einzige, vor allem, was will sie mit diesem Baby? Das wird halt auch nie irgendwie klar gemacht. Wozu, was bringt ihr das? Weil im Prinzip Zumal, wenn sie unter Kaesun lebt. Ja, vor allem, sie schwängert sich, um Chakotay zu ärgern. Sie schwängert sich out of spite. Hass schwängern. Ja, und ich meine, ich finde, Seska ist keine schlechte Figur. Ja, die ist, sie ist so ein bisschen, sie ist auch so ein bisschen drüber, sie, oder? Sie ist halt ein wenig ein One-Note-Villain und Ein was? Also ein One-Note-Villain. Sie hat halt nur ihr eines Ding, ihre eine, ich bin intrigant und böse. Das stimmt. Und die ist schon ein bisschen sehr klischee. Und vor allem so, halt was ist ihr Endgame? Wir müssen, sie will irgendwie Verbündete im Delta-Quadranten. Okay. Ja. Und Macht. Macht. Also, ist ein bisschen eingebettet. Ja, es wird halt nicht wirklich klar. Also, man versteht halt, in der ersten Staffel versteht man halt halbwegs, worum sie geht. Ne? Sie macht das ja sehr klar. Ja. Ich bin wütend, dass Janeway mir meine Chancen kaputt gemacht hat, hier heile durchzukommen. Und ich dachte, die Kaesun sind gute Verbündete, deswegen habe ich mich versucht, mit denen ein bisschen zu verbrüdern. Aber dann im Prinzip schlägt ihr Plan ja fehl. Und sie muss von der Voyager runter und lebt jetzt mit den Kaesun, was ihr genau gar nichts bringt, weil damit hat sie ihre eigene Position ja eigentlich verschlechtert, weil sie ist von dem Schiff mit den tollen Ressourcen zu den Kaesun Nistrim gewechselt, die halt jetzt nicht wirklich berauschende Zukunftsperspektiven haben. Ja, aber deswegen, ja, gut, sie hat sich dadurch halt natürlich Backup versprochen, was ja auch irgendwo da ist. Also, ja. Und mit dem will sie ja dann nun wieder irgendwie die Voyager zurückkriegen. Ja, mit dem will sie was kriegen. Ja, Macht! Ja. Aber ja, und das mit dem Kind ist auch so ein bisschen irgendwie, dass sie glaubt, dass sie da in irgendeiner Weise sich halt einen Vorteil verspricht, weil sie dann Einfluss auf Chakotay hat, weil sie weiß, dass er so ehrenhaft ist. Ja, aber das ist halt. Es ist ein bisschen kurz dass sie sich verspricht und der Aufwand, den das Ganze mit sich zieht. Ja, 9 Monate schwanger sein, ein Kind gebären, das Kind gegen die Kaesun, mit denen sie lebt, durchsetzen, nur um Einfluss auf Chakotay auszuüben. Das erscheint. Vielleicht hat sie einfach nicht so weit gedacht, aber dann denke ich mir wiederum, sie wirkt doch eigentlich so, als wäre sie so, sie soll doch so eine gute Plotterin und ja, es ist. Und ich finde auch irgendwie dieses Ganze, sie setzt ihre Schwangerschaft ein für, wissen wir nicht. Es ist so ein bisschen, es ist nicht der schwächste Erzählpunkt hier. Ja, aber es ist halt wirklich einfach, ist das im Prinzip, hast du ja recht damit, dass es irgendwo latent frauenfeindlich ist, dass es auf jeden Fall dieses frauenfeindliche Trope aufgreift, von wegen die böse Frau benutzt die Sexualität des Mannes gegen ihn. Ja, und eben ja ihre eigene sozusagen Sexualität, sie haben ja keinen Sex gehabt, das Ganze war ja nur so ein Gentransfer. Ja, aber es ist halt, aber es ist halt die Voyager-Version von Sex. Das stimmt. Ne, also sie benutzt Sexualität in dem Sinne, dass sie zuerst hat sie ja auch... Ja, oder ihre Reproduktionsfähigkeit, genau. Aber sozusagen, dass die Frau mit der Reproduktionsfähigkeit den Mann bedroht, das ist so ein bisschen. Genau, das ist halt einfach ein bisschen faul. Das ist halt wirklich das, wenn du irgendwie Drama aber möchtest, dann gehst du in diese Richtung und zauberst irgendwo ein Baby her. Warum sie das Baby haben möchte, warum, was ihr das bringen soll, das ist halt nie klar. Und es ist auch eigentlich ein beliebtes Ding, was gerne in Sci-Fi- und Fantasy-Kontexten benutzt wird. Ja, weil es dann mehr Möglichkeiten gibt, dass man gegen seinen Willen plötzlich Baby an der Backe hat. Die Alien-Babys. Ich meine, es geht jetzt nicht so ganz in die, also es ist nicht die Mystical Pregnancy, aber weil geht sie hat in die sich, Richtung. Sie hat sich sehr, aber es ist halt so wieder der Frauenkörper als Plotpoint-Ding. So. Ja. Ja. Es ist halt wirklich, wirklich sehr merkwürdig, und was halt auch problematisch ist da, ist, dass, wie gesagt, sie hassschwängert sich. Und super begeistert. Und der einzige Grund, warum das da ist, der einzige Plotgrund, den das hat, ist für Chakotis Character Development. Mhm. Für Chakotis Charakter, für Chakotis Reaktion, es geht nur um ihn dabei. Ja, was man dann auch in den späteren Folgen dann Basics. Ja. Ja, also sprich zum Staffelfinale wird das dann sozusagen resolved. Also im Sinne von dann geht Chakoti auf den Alleingang und so weiter. Ja, also Chakoti geht ja schon im Manövers geht er auf den Alleingang. Stimmt, schon da. Und weil das ist ja immer alles seine Schuld. Wo man auch wieder sagen muss, das ist dann auch wieder so ein meine männliche Ehre, ich habe das alles auf uns gebracht, weil ich habe sie nicht durchschaut und das ist alles meine Schuld. Deswegen muss ich jetzt das alles im Alleingang lösen, was einfach totaler Quatsch ist und was ihm dann aber auch immer wieder gezeigt wird, dass es Quatsch ist. Weil es geht immer schief, ja. Ja. Die anderen müssen ihn immer raushauen, also immer in beiden Folgen. Und er geht damit ihr auch irgendwo auf den Leim. Also Seska. Ja. Er verhält sich so, wie sie es erwartet. Genau, und genau deswegen ist halt wirklich diese ganze Babygeschichte ein Plotpoint für Chakoti und nicht für Seska selber. Also Seska selber hat keinen Grund, irgendwie ein Baby zu haben, außer Chakoti damit auf die Nerven zu gehen. Das ist halt so, ja, wie kann ich Chakoti mal wieder auf die Nerven gehen? Ach, ich glaube, ich schwängere mich einfach mit seiner DNA. Ja. Was man halt so macht. Was man halt so macht. How to get a guy. Gott. Impregnate yourself against his will. Ja, ne? Ja. Kazon. Dann haben wir die, wenn wir beim Kazon Story Arc bleiben, haben wir die Folge 14 Alliances. Da versucht Janeway Allianzen zu schmieden mit verschiedenen Kazon-Sekten. Stellt sich dann aber auch raus, dass sie da irgendwie Alliance, das geht halt wieder weiter in die Kazon Backstory im Prinzip, ne? Es gibt die verschiedenen Sekten, aber es greift ja auch auf, dass, wenn ich mich richtig erinnere, dass die Kazon Sklaven waren von einer anderen Rasse. Dass die ganzen Schiffe, die sie haben, eigentlich Schiffe dieser anderen Rasse sind. Und Voyager ja auch zuerst glaubt, dass diese andere Rasse einfach überfallen haben, weil denen das so dargestellt wird, dass sie die andere Rasse überfallen haben und ihnen alles weggenommen haben und ihnen ihre Lebensgrundlage zerstört haben. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit, weil die Kazon vorher versklavt waren. Was halt auch erklärt, dass sie, obwohl sie diese Spacefaring Technology haben, dass sie halt eigentlich so nicht die typische Weltraumrasse sind, dass sie halt Entwicklung noch nicht so, ja. Genau, weil sie halt einfach einen Aufstand gemacht haben und ihren ehemaligen Sklaventreibern alles weggenommen haben. Genau, die Trabe waren das. Und das ist eigentlich wieder ganz schön und hat aber, ja, das hat so ein bisschen sehr viel Star Trek-Moral, dass oft die Dinge dann anders sind, als sie scheinen. Und zuerst hat man irgendwie diese Allianz und da sind diese Trabe und sie erscheinen so, ach, wir leiden so unter den Kazon und wir müssen irgendwie mit denen Frieden schließen. Und dann stellt sich raus, die Trabe sind eigentlich irgendwie die wahren Kriminellen und haben irgendwie ganz viel Dreck am Stecken. Und dann will Janeway irgendwie diese ganzen Sektenführer, die Marges von den Kazon zusammenführen. Und dann, siehe da, wollen die Trabe einen oder verüben die Trabe einen Anschlag, weil sie eigentlich nur die ganzen Marges töten wollten. Und dann ist doch wieder irgendwie alles anders als gedacht. Es war eigentlich gar keine schlechte Folge. Ja, vor allen Dingen gibt es den Kazon an sich, gibt es mehr Tiefe als Seska. Weil Seska ist der treibende Plot. In dieser Kazon-Geschichte ist aber, man weiß nicht, warum sie irgendwas tut, aber die Kazon, die kriegen halt die Ehre, dass sie mehr ausgeflasht werden, dass halt mehr gezeigt wird, wie sie funktionieren, dass gezeigt wird, wie ihre jetzige Kultur funktioniert. Und warum sie so geworden sind. Warum sie so geworden sind, was ihr Hintergrund ist, was ihre Beziehung mit anderen Races ist. Es wird halt sehr, sehr eigentlich überraschend tiefgehend dann auch noch behandelt, nachdem die in der ersten Staffel eigentlich nur so weggekommen sind. Als ja, das sind halt diese Nomaden, die Stress mit uns machen. Ja, man denkt dann auch so ein bisschen, das hatten wir, glaube ich, auch in der ersten Folge schon gesagt, dass da irgendwie so diese Aliens angelegt wurden, ohne dass man schon so genau wusste, ob so ist, weiß man nicht, aber so kommt es halt rüber beim Gucken. Was machen wir mit denen noch? Mal gucken. Und dann so, ich glaube, wir machen jetzt mit den Kazon weiter und bauen die aus irgendwie. Ja, dann können wir eigentlich zur Folge 20 springen, wo es weitergeht mit den Kazon. Also es ist nicht so, es sind immer so 5-6 Folgen liegen dann so dazwischen. Aber zwischendurch kommen halt immer mal wieder ab und zu auch so kurze Segmente, die halt ja, so die Kazon oder auch so ihre Angriffe, also es ist sozusagen in dem Zeitpunkt der zweiten Staffel, durchfliegen sie halt echt so richtig den Kazon-Raum und das sind ja auch dauernd irgendwelche, wird erwähnt, dass es Auseinandersetzungen gibt einfach. Genau. Das heißt, sie kommen zwar nur in 5 Folgen direkt vor, sind aber präsent. Also sie sind in 5 Folgen sind sie halt Plot. Aber durch die Staffel weg sind sie halt immer wieder präsent als das, was Voyager halt umgibt. Ja, das finde ich auch ganz interessant, weil man dann tatsächlich im Verlauf der zweiten Staffel mehr noch als in der ersten nicht so diesen Eindruck hat, der mich jetzt dann vielleicht früher so ein bisschen an Star Trek Next Generation erinnerte, dass so, die fliegen da halt so irgendwo durchs All und es ist irgendwie so, es könnte irgendwo sein und es ist immer so völlig willkürlich, sondern hier sind die jetzt echt, die fliegen gerade durch einen bestimmten Bereich des Weltalls, der ist besiedelt. Da sind irgendwie, also natürlich jetzt nicht alle naslang, aber da sind irgendwie Leute, die erstrecken sich über bestimmte Territorien. Also es sind so richtig viele Territorialgeschichten. Das setzt sich ja dann irgendwie in der dritten und in Staffel wird es dann irgendwie noch finde ich, deutlicher. Und man hat auf einmal das Gefühl, ja, das ist mehr, das kriegt dann wirklich diesen Reisecharakter, weil sie nicht einfach so willkürlich irgendwo sind, sondern sie bewegen sich fort und sozusagen mit ihrer Bewegung wechseln sich die Figuren, auf die sie treffen, aber eben weil dadurch entsteht so ein räumliches Gefühl. Ja. Also ja, und ich denke, das wird halt im späteren Verlauf der Serie ja noch interessanter, weil in der ersten und zweiten Staffel sind sie halt einfach da gelandet und sie fliegen darum, wo sie gelandet sind. Und nach der zweiten Staffel fängt das ja so an, dass sie dann in andere Territorien einfliegen, weil in der ersten und zweiten Staffel sind sie praktisch im Kazon-Raum. Im Kazon-Raum, im Vidien-Raum, da wo halt viele verschiedene Aliens wild durch die Gegend fliegen und der niemandem festgehört. Und obwohl die halt alle da leben, aber niemand hat halt den alleinigen Herrschaftsanspruch darauf. Und nach der zweiten Staffel fängt es halt irgendwann an, dass sie langsam dann auch dass sie dann territorial Probleme haben, dass sie halt erstmal verhandeln müssen, dass sie irgendwo durchfliegen können. Wenn sie da halt einfach mittendrin gelandet sind, deswegen zu verhandeln, ist es sowieso zu spät, weil sie sind ja drin und dann einfach da durchfliegen. Ja, ja. Ja, aber 20 ist die fantastische Journalismusfolge von genau. Neelix. Investigations heißt sie, und da hat Neelix angefangen, der inzwischen zum Moraloffizier sich eigentlich selbst ernannt hat. Sich selbst ernannt hat, wo ich auch so mir öfter denke, oh Gott, der würde mich einfach nur in den Wahnsinn treiben, aber ja, gut, vielleicht, er hat da jedenfalls angefangen, so eine Art Videopodcast zu machen. Im Prinzip führt er so ein bisschen YouTube ein auf der Voyager, mit einer Morningshow, und dann stellt sich raus, dass was sich über mehrere Folgen jetzt auch schon, angedeutet hat, also im Verlauf der zweiten Staffel, gerade irgendwie wird Tom Paris immer irgendwie so ein bisschen aggressiver und so ein bisschen, ich kann jetzt leider nicht genau, man müsste es mal wirklich sich ganz genau darauf angucken, wann das anfängt und in wie vielen Folgen es eigentlich angedeutet wird, ja, weil ich glaube, so richtig viel ist es nicht. Aber es sind schon mehrere Folgen, schon, und das ist halt Folgen. Auch interessant, weil deswegen, das sind halt auch alles Folgen, in denen die Kelsons zwar nicht vorkommen, aber wo eben diese Segmente ja eigentlich auch zu dem größeren Kelson-Plot gehören. Ja. Na? Und das ist halt, deswegen ist es halt schwer zu sagen, ja, wenn man guckt, dann sind es halt zwar nur 5 Folgen, in denen die Kelson als Plot wichtige Elemente auftreten, aber es gibt halt immer kleine Segmente, die diesen Plot vorantreiben. Ja. Und zwar haben wir Tom Paris, der im Laufe der Staffel immer wieder an Chakotay gerät und auch immer wieder Streit mit Chakotay sucht. Wenn Chakotay Brückenschicht hat, dann kommt Tom Paris zu spät. Tom Paris handelt mit illegalen, mit Holodecorations. Tom Paris mit, genau, die hatten so eine Wette, ne? Wette, ja. Um Replicator-Rations auf dem Holodeck irgendwie. Genau, er benimmt sich daneben. Nicht genau. Starfleet-gerecht. Genau. Und fängt dann halt an, immer mehr davon zu reden, dass Janeways Versuch, ihn zu rehabilitieren, ja, zum Scheitern verurteilt ist, weil er ein Tu-nicht-gut ist. Genau das ist. Er ist ein Tu-nicht-gut. Ein Hallo-Dreh. ja, aus der Reihe, jede Folge werden wir jetzt ein neues, tolles Wort für Tom Paris. Hallo-Dreh, Tu-nicht-gut. Und dann finally zur 20. Folge Investigations verlässt er die Voyager. Ich habe für einen kurzen Moment tatsächlich gedacht, oh, das wird jetzt spannend, dann gibt's so parallel und dann ist Tom Paris woanders und so. Da war ich sehr naiv. Ich habe wieder in den Dimensionen sozusagen von einer heutigen Serie gedacht, aber nein, es ist natürlich alles ganz anders. Das war alles nur ein Plot von ihm und Janeway, damit er glaubhaft sozusagen diskreditiert ist und die Voyager verlässt als Zivilist, um sich einem talaxianischen Konvoi anzuschließen oder so und dann in die Hände der Kelson zu fallen. Genau, das heißt, er lässt sich selbst als Köder praktisch in den freien Weltraum entgleiten, wo er dann von Seska aufgegriffen werden kann, die natürlich glaubt, sie hätte dann einen potenziellen Verbündeten gefunden, weil ja auch sie durch Unstimmigkeiten letztendlich ja die Voyager verlassen hat und glaubt, sie kann dann Tom Paris für ihre Zwecke rekrutieren. Genau. Sie denkt, dass er so weit diskreditiert ist, dass er ja offensichtlich Starfleet genauso hasst wie sie. Genau. Ja, aber es war alles nur ein Plan und Neelix geht ihnen dann erst auf den Leim und dann aber doch nicht. Also beziehungsweise sie weihen ihn dann ein und dann soll er an Bord herausfinden, deswegen auch Investigations, wer der Verräter ist, der nämlich Auto sich durch die ganze Staffel zieht. Es gibt also noch ein weiteres ehemaliges Maquis-Mitglied, der immer mit Seska, der Seska irgendwie heimlich Nachrichten zukommen lässt von der Voyager. Genau, wo auch niemand weiß, warum er das tut und was ihm das bringen soll und. Naja, weil er Starfleet nicht vertraut. Also das fand ich schon so relativ, glaubwürdig, sage ich mal. Ja, aber was halt super seltsam ist, ist, dass er halt ja auch nicht, er will ja auch nicht wirklich offen gegen Voyager agitieren. Das heißt, er hat ja auch nicht direkt irgendwas dagegen. Er sagt halt, ja, ich verrate dir so ein paar Dinge, aber ich will jetzt nicht, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Naja, gut, er will, ich dachte, er will schon, dass Seska das dann irgendwie hier die Voyager vielleicht einnimmt oder so und er dann halt auch an die Macht kommt oder so. Ja. So richtig erklärt wird es eigentlich nicht. Aber so es ist mehr so dieses, klar ich nicht. Bin unzufrieden mit Starfleet, ich mache was gegen Starfleet. Ja, aber gleichzeitig hat er ja auch ganz viel Angst dafür, dass er irgendwie entdeckt wird. Und dass ja, er ist ja auch ein Spion. Ja, und er ist dagegen, dass sie irgendwas ganz Schlimmes, Radikales macht. Da hat er dann auch Angst. Von wegen, ja, wenn ich dir das sage, dann machst du vielleicht was Schlimmes. Dann passiert was Schlimmes. Ja, ne, und so, ja, warum kollaborierst du dann mit der? Du weißt doch, wie die drauf ist. Das ist halt total... Naja. Weil er Starfleet noch schlimmer findet. Aber das ist doch, also finde ich durchaus ganz glaubwürdig, dass jemand sozusagen will, einerseits möchte ich irgendwie die betrügen, die ich mich ärgere oder von denen ich mich vereinnahmt fühle oder so, aber andererseits scheue ich auch irgendwie die eigene Courage und möchte eigentlich ja. nicht, dass irgendwie was Radikales passiert. Ja. Und oder er hat es halt nicht zu Ende gedacht. Ja, ganz dumm ja gesagt. Wie halt alle in dieser gesamten Staffel nichts zu Ende denken, jemals. nein, also ich denke, was das halt auch nochmal aufgreifen soll, ist halt diese Maquis-Geschichte, weil er ist ja auch ein ehemaliger Maquis, wo es dann halt auch darum geht, von wegen, ja, es gibt ja diese Maquis auf diesem Schiff und die fühlen sich ja vielleicht doch gar nicht noch gar nicht so hundertprozentig wohl oder haben dann hier das war wieder nur Interessenkonflikte. Das war wieder nur die Sternenflotten-Naivität, die gedacht hat, zieh allen das Uniform an und dann sind sie glücklich. Genau, wo wir gerade von Uniform reden, ich bin mir natürlich auch trotzdem hundertprozentig sicher, das wäre das in dem Original hier Star Trek Zeitalter angesetzt, hätte er natürlich eine rote Uniform angehabt, eine gelbe, weil das ist eigentlich sein einziges, er ist halt wirklich nur ein Plot-Device. Er ist nur ein Plot-Device und das ist dann auch sein Schicksal. In die Folge Investigations überlebt er nicht. Ja, natürlich nicht, damit es kein Problem gibt, weil sonst müsste man ja mit ihm das irgendwie abklären ja. und ihn in die Brick stecken oder mit ihm reden oder... Das ist auch das Ding, das mit dieser Brick, also es wird ja öfter damit gedroht, dass irgendjemand in die Brick kommen muss und man weiß genau, die können da jetzt nicht 75 Jahre irgendwelche Leute einsperren, deswegen muss immer was anderes gefunden werden, aber darauf kommen wir gleich nochmal. Das ist irgendwie. Ich wollte nämlich noch was, Entschuldigung, zu Folge 20 sagen. Man muss, es ist ganz lustig, wenn man sich die Episodes-List auf der Wikipedia anguckt, da gibt es auch zu jeder einzelnen Episode nochmal eine extra Seite. Die sind mal ausführlicher und mal überhaupt nicht, ist ganz unterschiedlich. Aber zur Folge Investigations habe ich eine Trivia gefunden, also Folge 20, die wollte ich nicht vorenthalten. Und zwar gibt es da ein Mini-Mini-Cameo, es muss ganz am Anfang sein, einer, der kurz durchs Bild geht, von Prinz Abdullah, heute König Abdullah von Jordanien. König Abdullah der Zweite von Jordanien, der war nämlich ein, ja, wo ich auch gedacht habe, bitte was? Der war ein großer Star Trek Voyager Fan und hat da in irgendeiner Weise halt seine Beziehung eingesetzt. Keine Ahnung, er war jedenfalls. Also im Prinzip war er die Geinen von Star Trek Voyager. naja, gut, wirklich nur ganz, der läuft wohl einmal durchs Bild, ganz am Anfang ja. von dieser Folge. Ah, das ist ja, ich meine, das ist halt auch so eine Bucketlist, ne? Also ja, genau. Einmal in Star Trek Voyager ja. auftauchen. Ja, fantastisch. König Abdullah der Zweite von aber die Folge 20 finde ich tatsächlich aus vielen Gründen auch sehr interessant. Und ich finde es auch ein bisschen unglaublich absurd, diese Probleme, die Neelix hat, seinen Platz auf der Voyager zu finden. Stimmt. Weil er ist ein Mann diverser Talente, die auch teilweise notwendig sind, aber von denen er nie das Gefühl hat, dass sie so notwendig sind, dass er dabei bleiben kann. Ne? Weil er ist der Koch. Das hat er sich selbst so entschieden. Ja. Er ist der Koch, obwohl immer wieder angedeutet wird, dass er gar nicht so gut kocht. Ja. Das ist auch faszinierend, weil keiner das in Frage stellt. Okay, er ist halt jetzt der Koch. Ja, er ist halt der Einzige, der die Delta-Quadranten Zutaten zubereiten kann wahrscheinlich. Ja, niemand sonst wüsste, was man da machen soll. Ich weiß nicht, bestimmt gibt es irgendwo auch im Internet eine Liste von allen Gerichten, die er erwähnt. Es gibt Neelix, also beziehungsweise es gab mal Neelix Gerichte, Sammelkarten, Scratch and Sniff. Oh Gott. Klar, dass du sowas weißt. also Sammelkarten von Neelix Gerichten, wo du dann kratzen kannst, um zu riechen, wie die Gerichte riechen. Naja. Woher wussten die das denn? Ja, da haben sie wahrscheinlich sehr viel Research gemacht, um herauszufinden, wie diese verschiedenen Delta-Quadranten-Zutaten funktionieren. Meine Lieblings-Delta-Quadrant-Zutat, das muss ich aber jetzt ganz klar sagen, ist die Leola-Wurzel. Klar. Weil die Leola-Wurzel einfach nur ein Stück angemaltes Ingwer mit so einer Karotten... Ja, sie haben da noch sowas dran gebastelt. Ja, so dran irgendwas Grünes, so ein Sellerie oder so, ich weiß nicht, irgendwas dran geklebt. Und den Ingwer so mit Sprühfarbe so ein bisschen orange angemalt. Das stimmt. Das ist absolut, das ist die beste Darstellung von außerirdischem Gemüse. Das ist leider noch in der ersten Staffel, das haben wir schändlicherweise vergessen, ausführlich zu besprechen. Ich mag es auch, dass in der Folge, in der Leola-Wurzeln das erste Mal vorkommen, die einfach nur so super locker im Erdboden liegen, weil sie ja auch nicht an den Stängeln ziehen können, weil die ja nur angeklebt sind und die dann so ganz, ganz, ganz awkward irgendwie so da so raus, aus der lockeren Erde so rausheben, während sie ernten. Und danach wird es nur noch ganz oft erwähnt, Leola-Wurzeln, Leola-Wurzeln, immer nur Leola-Wurzeln. Ich glaube, selbst in der 5. Staffel wird noch über Leola-Wurzeln geredet. Du hast so ein Talent für Details. Ja, ja, also, sorry, angemalten Ingwer kann ich nicht vergessen. Das hat sich in mein Gehirn gebrannt, auf alle Ewigkeit. Nein, aber Neelix sucht halt immer nach seinem richtigen Platz. Und er hat sich selbst als Koch irgendwie angeboten, er hat sich selbst als Ambassador angeboten, das, was ihn ja eigentlich wirklich nützlich gemacht hat auf Voyager, als Navigator, als Moraloffizier und dann schließlich als Journalist, wo er in der Folge ja auch ganz viel, in der Folge geht es ja absurderweise auch ganz viel darüber, was ist eine Story. Was ist Journalismus? Was für Verpflichtungen habe ich als Journalist? Da kommt ja unser Prachtkind Harry Kim und erzählt, wie er irgendwie Journalist war in der Schülerzeitung oder so. Ich glaube in der Starfleet Academy. Und auf jeden Fall wäre das wieder so, wo ich dann auch irgendwie manchmal darüber nachdenken muss, ob nicht wie sehr Harry Kim so ein bisschen das Klischee des Strebers und so ein bisschen das dann spielt ja auch noch Musikinstrument und so, ja. Ob das nicht auch schon ein bisschen in so eine sehr stereotype, der gute asiatische Sohn Richtung geht. Ja. Halt, ne, schon ein bisschen rassistisches Klischee eigentlich. Positive Discrimination. Positive Discrimination, ja, so kann man es gut ausdrücken. Also es ist wirklich... es ist ein bisschen so, wie wenn Jordi LaForge super gut im Basketball wäre. Ja, das muss man leider so sagen, ja. Gut, ja, jedenfalls hat er da kann er da eines seiner weiteren Talente irgendwie zeigen, weil er ja auch mal eine Schülerzeitung geleitet hat. Die Starfleet Academy Zeitung. Ja. Ja. Nein, es ist halt ein bisschen merkwürdig, weil das halt auch, eigentlich geht es in dieser Folge um den Kazon-Plot, aber dann hast du halt diesen Neelix-Sekundärplot, der sich vollkommen damit beißt im Prinzip, obwohl es ja eigentlich an demselben Strang zieht, ne? Obwohl er ja auch eigentlich die Kazon Conspiracy aufdeckt, passt es halt überhaupt nicht da rein. Thematisch, weil es geht natürlich wieder um Neelix Probleme, aber auf eine unglaublich oberflächliche Art und Weise. Und dann kämpft er damit, was für Pflichten und Verantwortungen er als Journalist hat, weil er eine Star Trek Voyager Morning Show leitet. Du dir auch denkst, ja, Entschuldigung, aber da hast du halt wirklich nicht so eine große Verantwortung. Ja, ich muss auch sagen, ich fand's wieder ein bisschen nervig. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie Neelix weiterhin komplett nervig fand, aber schon, ja. Vielleicht können wir dann ja jetzt mal sozusagen uns noch die Basics, also sprich die Folge, die Staffelfinalfolge, nochmal aufheben. Wir machen jetzt einen Cliffhanger. Weil das ist ja jetzt so eine gute Überleitung zu Neelix nervig, zu den Themen Liebe und Beziehung in der zweiten Staffel. Weil wir haben da auch zwischendrin mal so ein Love Triangle zwischen Neelix, Cass und Tom Paris. Wobei da ja auch Tom Paris Neelix noch absolut schlägt im Nervigkeitscontest. Schon eigentlich, ja, ja. Also gut, wir hatten jetzt über einige Kayson-Folgen gesprochen, aber natürlich sind da noch sehr viele andere Folgen dazwischen, die auch das ganz typische Star Trek-Ding eben abgeschlossene Stories erfüllen. Und dazu gehören eben auch diese. Das fängt an in der Folge Twisted. Twisted ist eine Folge, wo eine komische, wir haben ja wieder eine körperlose Entität. Ja, ich habe mir das als Crazy Space Wave notiert. Ja, eine Crazy Space Wave tut irgendwie die Voyager überrollen. Und sie sind interessanterweise da gerade alle mal wieder auf dem Holodeck. Und feiern Cass Geburtstag. Ja. Und zwar, ich glaube, wir haben es in der ersten Folge noch gar nicht erwähnt, das komische französische Bistro, was es irgendwie in Staffel 1 und 2... was natürlich Tom Paris' Idee ist. Was natürlich Tom Paris' Idee ist, wo ich aber auch mal sagen muss, of all places, also ich meine, du hast ein Holodeck und kannst machen, was du willst. Und dann machen sie so ein kitschiges französisches Bistro mit random berühmten Pool-Playern und so ansonsten sehr, sehr klischeigen, nervigen Barfrauen, besonders Sandrine, die französische Matron. Das ist halt Tom Paris. Ist 100% Tom Paris. Das ist halt. Aber niemand widerspricht, alle sagen, okay, das ist jetzt der Ort, wo wir uns aufhalten. Nicht, weil niemand sonst Bock hat, ein Holodeck-Programm für alle zu schreiben. Weißt du, die nutzen ihre wertvolle Holodeck-Zeit doch lieber, dass sie ihre eigenen ihre Holonovels. Ja, ihre eigenen Holonovels und Simulationen und so machen für sich selber, anstatt dass sie irgendein Holodeck-Programm für alle konzipieren. Nur Tom Paris. Ich glaube, sie sind so egoistisch. Naja, ja. Das ist nicht, die sind ja, praktisch. Ich habe das mal durchgerechnet. Sie haben zwei Holodecks. Ja. Und sie haben irgendwie 144 bis, so also es ändert mal, es wechselt immer mal wieder unerklärlich hin und her. Ja, wobei, also die Crewzahl, die hin und her wechselt, stimmt nicht wirklich damit überein. Wer das stirbt, ist, das und ist wer so wie mit der Shuttle-Zahl. Genau, das ist so wie mit der Shuttle-Zahl oder mit den Torpedos, die halt theoretisch eigentlich in der dritten Staffel hätten ausgehen müssen, aber einfach weiterballern müssen. In der dritten Staffel vernichten sie noch so viele Shuttles, dass man sich wirklich fragt, wo nehmen die immer die Ressourcen her, bauen die wirklich neue? Aber gut, zurück zu dem französischen Bistro. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, das wir nennen es einfach das französische Bistro. Na, also 144 Crewmen, zwei Holodecks. Dann kommst du, glaube ich, irgendwie auf eine halbe Stunde am Tag pro Crewman, wenn das Holodeck den ganzen Tag, also wenn beide Holodecks den ganzen Tag durchlaufen würden, was sie natürlich nicht tun. Das heißt, man hat halt nicht wirklich viel Holodeck-Zeit und sie haben ja Rations. Das heißt, ich kann halt gut verstehen, dass sie dann keinen Bock haben, ihre Rations dafür auszugeben, irgendein Community-Holodeck-Programm zu machen. Die haben auch fürs Holodeck Rations? Sie haben ja generelle, also die Replikator und die Holodeck Rations fallen, glaube ich, zusammen, weil die ja beide dieselbe Energie, also sie haben einfach Energie-Rations. Ja, sie haben, ja. Das ist halt auch sowas, was nicht konsequent durchdacht wird. Das wird halt immer mal wieder besprochen. Auch genau in der Folge schenkt Tom Paris Cass ja ein super aufwendiges Halsband, was dann irgendwie 2 Monate Holo-Rations gekostet hat, wo du denkst, warum? Also was ist jetzt bitte, warum ist das aufwendiger, so ein Halsband Replikator-Rations zu replizieren als ein Steak. Ja. Spaghetti Bolognese. Ja, man fragt sich wirklich. Das ist halt auch was Star Trek noch niemals jemals hinbekommen hat, ist die Wirtschaft. Weil im Prinzip lebt es ja in dieser postökonomischen Welt, wo alles voll super ist. Und wenn sie dann irgendwie dann doch versuchen, Wirtschaft einzubringen, wie auch bei Deep Space Nine mit dem Latinum, scheitert das halt katastrophal, weil sie nicht wirklich ein Referenzsystem haben von wegen, was ist wie viel wert. Mhm. Und das merkt man da halt auch ganz genau. Das ist halt einfach, diese Replicator Rations, das waren halt 2 Monate meiner Rations, dieses Halsband. Ja klar, macht total Sinn, super. Aber das ist wieder, das hatten wir schon in der ersten Folge, das ist wieder dieses, da wo es so irgendwo zwischen Deus Ex Machina und Technobabble, ja, das heißt, die können uns alles erzählen und das machen sie dann auch, wenn sie keine andere Möglichkeit haben, das irgendwie zu erklären, ja, dass sie halt dann einfach sagen, das ist so, ja. Ist so, fertig. Ja, klar, so ein Halsband. Ja, und das ist halt einfach aufwendiger als 5-mal Steak. Ja, als 2 Monate mal Steak. 2 Monate Steak, muss so sein. Absolut. Ja, wahrscheinlich, weil das wertvolles Material ist und das lässt sich nicht, so wie die seltenen Erden in Handys. Lässt sich nicht so leicht replizieren. Das lässt sich nicht so einfach erst replizieren. Also, wo man sich also wirklich so fragt, wie macht denn diese Replikatortechnik überhaupt Sinn? Ja, genau. Wie funktioniert dieser Replikator? Warum ist das aufwendiger, ein Halsband zu replizieren als ein Steak? Ja. Das wäre, ja. Das, naja. Jedenfalls denke ich, nur Tom Paris hat den Geltungsdrang, ein schlechtes Holodeck-Programm zu replizieren, wo er seine Freunde einlädt, um davon zu erzählen, wie er doch in dieser Poolbar war, als er einmal in Paris war, ja. Und wie. War es nicht Marseille? Ja, ich weiß es nicht. Südfrankreich ist noch. Auf jeden Fall, wo er dann ja auch erzählt hatte, als er das eingeführt hat in der ersten Staffel, dass er da mal gepickpocketet wurde, als Touristen. Attraktionen und wie toll das da alles war und dass er deswegen jetzt billige Kopien der Figuren, die er da getroffen hat, in sein Holodeck gebaut hat. Ja. Aber eigentlich waren wir waren bei Twisted und der Crazy Space Wave, die das Schiff nämlich Twisted und dann versuchen alle Leute irgendwie vom Holodeck wegzukommen und kommen nie da an, wo sie hinwollen. Und das ist eigentlich ziemlich lustig, weil es ist, man hat ja sowieso immer dieses Gefühl, es gibt so einen Gang oder so zwei, keine Ahnung, einmal um die Ecke, in denen sie immer drehen und halt einen Lift, wo Tür auf, Tür zu. Und das sind halt so die Kulissen, in denen immer gedreht wird. Dabei ist ja sogar das Set zum Beispiel vom Maschinenraum ist ja schon relativ komplex, weil da gibt's ja dann auch noch wirklich so 2 Levels und man kann mit Leitern so hochklettern und so. Das ist ja schon so ein richtig, während sonst hat man ja wirklich immer das Gefühl, hier, Schiebetür auf, Schiebetür zu, Gang, Gang, aber es ist immer derselbe oder so. Und im Prinzip finde ich, dass sie dann sozusagen, weil das Schiff wird in seiner Struktur so verschoben durch diese Crazy Space Wave, dass alle sich verirren und niemand mehr irgendwo ankommt. Und damit, das finde ich, ist eigentlich so ein bisschen wie so ein Meta-Kommentar auf diese Kulissenhaftigkeit, die es manchmal hat, weil man im Prinzip sie immer wieder denselben Gang laufen lässt und sie sich dann wieder treffen und dann gehen die Tür auf und sie sagen, wo bin ich denn? Hä? Hier wollte ich doch gar nicht hin, wieso bin ich jetzt hier? Ja. Und da hat wohl jemand das falsche Set aufgebaut. Da hat jemand das falsche. Und das fand ich, das macht an der Folge wahnsinnig viel Spaß. Ja, aber was ich auch unglaublich gut finde, ist, dass du dadurch auch wirklich eine Vorstellung davon hast, wie Voyager aufgebaut sein sollte. Ich meine, natürlich gibt es zehntausende Aufbauschematiken von Voyager, wo der geneigte Fan sich ganz genau angucken kann, wie Voyager aufgebaut ist. Aber ich finde, in dieser Folge wird die Räumlichkeit des Schiffes halt wirklich auch hervorgehoben, dass du halt wirklich eine genaue, erfahrbare Idee hast davon, wie dieses Schiff funktioniert, wie diese Leute sich in diesem Schiff bewegen und was halt passiert, wenn das irgendwie durcheinander gebracht wird. Ja. Wie sie dann halt alle immer und immer wieder in der Mitte des Schiffes landen auf Deck 8 und sich fragen, warum. Ja. Das ist fantastisch, das ist eine der besten Ideen, finde ich, halt als Setup von Voyager überhaupt. Wird dann aber leider nicht ganz so interessant umgesetzt und wird eigentlich auch gestört dann eben genau von diesem plötzlichen Love Triangle appears. Ja, ja. Warum? Man weiß suddenly, nicht. Ja. Suddenly Love Triangle. Ja, und dann, ich habe sogar gelesen, dass der Schauspieler von Neelix so ein bisschen ärgerlich war, weil er in dieser Folge rüberkommt wie ein Trottel. Ja. Und der hat dann auch gesagt, also ja, das fand er nicht so toll und er kommt auch rüber wie ein Trottel und das nervt dann auch und das ist wirklich so, dass die Folge an sich auch ziemlich viele Schwächen hat. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, jetzt auch gar nicht mehr länger mit ihr aufhalten. dann, das wird dann auch direkt in der Folge danach, wird es aufgegriffen wieder, das Love Triangle, und dann eigentlich auch aufgelöst. Also so richtig lange halten sie sich damit auch nicht auf. Ja. Nämlich indem Tom Paris und Neelix zusammen auf eine Außenmission müssen. Und sich um ein Baby kümmern müssen. Und das ist dann wirklich. sie landen also auf irgendeinem Planeten oder Mond, crashlanden wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht ein weiteres Shuttle kaputt. und dann tun sie in einer Höhle, schlüpft ein Echsenbaby aus einem Ei. Und sie müssen sich dann irgendwie um das zusammen darum kümmern. Natürlich schweißt es sie zusammen und dann sind sie Freunde, um das mal so ein bisschen abzukürzen, weil sie dann nämlich das Echsenbaby irgendwie draußen hinlegen, damit seine Mutter es findet und oder seine und sie retten es ja, weil sie ja die Höhle verschließen, damit weil am Anfang flüchten sie ja in diese Höhle, schließen diese Höhle, weil die Gase des Planeten tödlich für sie sind oder giftig für sie sind, merken dann aber, dass leider dadurch, dass diese Gase lebenswichtig sind für das Baby und dass sie damit das Baby im Prinzip dem Untergang weihen, ersticken lassen und das dann irgendwann merken und dann halt das Baby rausbringen und noch letzte Hilfe im Prinzip, ja. Ja, ja, sie bestehen darauf, dass Voyager sie nicht rausbeamt, bevor sie nicht sicher gegangen sind, dass das kleine animatronische Bündel, also so ein, ja, es ist so ein bisschen dinosaurierartig, so ein bisschen, oder aber so Echsenmenschenmäßig, ne? Ja. Dass das irgendwie zu seiner Mutter zurückgebracht wird. Dass die Mutter das Baby noch annimmt. Ja, genau. Nicht so wie bei Vögeln, die aus dem Nest gefallen sind. Genau, weil es ist ja ein bisschen, es hat ja so einen Schnabel, das könnte ja genau. Ja, genau. Wobei das ja auch ein Mythos ist bei Vögeln. Wenn ihr Vögel anfasst, dann könnt ihr sie auch wieder zurücklegen. Die Mutter nimmt das noch. Siehst du, da habe ich mal was gelernt. Ja, da siehst du mal, hier. Bio mit Iris. das ist wichtig, das zu sagen. Das ist offensichtlich. aber dieses Love Triangle finde ich auch, eigentlich ist das ja größtenteils als Plot für Neelix gedacht und für Neelix Charakter. Aber was ich da eigentlich am interessantesten finde, ist, wie Tom Paris wieder als unser typischer White Guy, als unser White Guy Stereotyp auftritt mit seinen White Guy Problems und meint, ich habe mich ja ein bisschen in deine Freundin verliebt, aber ich mach da ja nie was, nee, ich bin doch cool, ich würde dich doch nie hier Dann am Ende ist es so Bro-mäßig. Ne? Ja, genau. Okay, gut, zugegeben, etwas gebrochen dadurch, dass sie sich zusammen um ein Baby kümmern. Das ist eigentlich ganz witzig. Übrigens, ich glaube, in der Folge Folge mit dem Echsenbaby, das ist eine, die, wo Jonathan Frakes Regie geführt hat. Mm-hmm. Ja. Der hat bei 3 Folgen in der Staffel nämlich Regie geführt. Da kann man kurz nochmal als Fußnote zu Folge 1, wir haben uns ja so sehr aufgeregt über diese cheesy Film-Noir-mäßige Episode, da hat Lieber Burton Regie geführt. Ja, okay. Zurück zu Staffel 2 und Tom Paris, the White Guy. Ja. Ja. Ich super finde. Ich liebe das, weil im Original Star Trek hattest du ja im Prinzip diese ganzen Charaktere, die Stand-ins sind für ihren kulturellen Hintergrund. Ne? Der Russe, der Asiate und die schwarze Frau und das Alien. Und hier hast du halt den White Guy, Tom Paris. Ja, also ich muss auch sagen, das ist was, worauf du mich erst so so richtig gebracht hast. Das ist wirklich, die anderen Figuren. Du hast eine weibliche hier Chefin und dann Chakotay ist ein Native American und dann guckt man sich so um und denkt, okay, hier sind jetzt gar nicht so viele White Guys. Eigentlich ist da nur Tom Paris. Und der Doktor ist ein Hologramm. Der Doktor ist ein Hologramm. Und der Doktor ist auch einfach in vielerlei Hinsicht der individuell. und deswegen ist irgendwie Tom Paris, er ist unser Token White Guy. Token White Guy. Mit all seinen White Guy Problems sich in ein Mädchen verlieben, das schon in einer Beziehung ist. Probleme zu haben damit, dass der Vater nicht stolz auf einen ist. Geltungsdrang. Ja, Geltungsdrang. Er will sich immer beweisen. Er will irgendwie er sucht die ganze Zeit Anerkennung. Ja, aber gleichzeitig. Aber gleichzeitig will er die ganze Zeit Spaß haben. Genau. Und er ist halt, gleichzeitig hat der Geltungsdrang, ist aber auch ein Underachiever, weil er ja gar nicht erst versuchen möchte, den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden, sondern lieber den Draufgänger spielt, ja, um seine eigenen Unsicherheiten zu herunterzuspielen. Und das ist ein bisschen wundervoll, weil Star Trek. Weil diese Star Trek Zukunftswelt ist überhaupt gar kein Raum für jemanden wie Tom Paris. So jemand wie Tom Paris, es gibt, also das, wie Tom Paris sich selber zu inszenieren versucht, macht ja auch gar keinen Sinn in der Welt des 24. Jahrhunderts. Mhm. Was ich finde, was unglaublich gut hervorkommt in dieser Folge, Non Sequitur heißt die, wo im Prinzip eine alternative Zeitlinie aufgemacht wird, wo Harry Kim sich noch wohlbehalten in San Francisco wiederfindet, weil er niemals seinen Posten an der Voyager angetreten hat, sondern stattdessen einer seiner Bekannten auf die Voyager gegangen ist und er stattdessen Ingenieur geworden ist auf der Erde. Genau, er ist da noch mit seiner Verlobten Libby, die wieder kennenlernen. Hat ein super erfolgreiches Leben. Hat ein tolles Schiff gebaut. Genau, ein Shuttle. Ja. Und hat aber dann alle Erinnerungen an sein Leben auf der Voyager, merkt, dass irgendwas nicht stimmt und findet schließlich den einen, den großartigen Tom Paris, der... In Marseille. Genau, wo sie dann halt versuchen, so... deutlich wie möglich herauszustellen, wie Tom Paris geworden wäre, hätte er nicht diese positive Entwicklung auf der Voyager gehabt, wäre er nicht in die Voyager integriert worden, hätte Janeway ihm nicht diese zweite Chance gegeben. Aber es funktioniert halt nicht, weil die Erde ein viel zu netter Ort ist. Ja, es wirkt irgendwie... Also, weil er spielt dann Billard in seinem bescheuerten Pub. Und das ist dann so, ja, ich bin eine Failure. Ich habe meinen Vater enttäuscht. Deswegen hänge ich jetzt hier in diesem Lokal herum und spiele Billard. Er würde in einer anderen Realität, würde er wahrscheinlich Drogen nehmen, irgendwie als Kleinkrimineller, ja, irgendwie in so einem totalen, also man stellt sich nur mal, man denkt mal an die ganzen anderen, also Science-Fiction, Welten aus Science-Fiction-Filmen vor allem, da gibt es immer dieses, Slum mit irgendwie ganz viel Neonlicht und Bordellen und weiß ich nicht. Und da würde man irgendwie Tom Paris verorten. Aber nein, er ist in einem französischen Bistro und spielt Billard, weil er hat im Leben versagt, offensichtlich. Ja, das ist die Star Trek Leiste des Versagens. Man hängt die ganze Zeit rum und spielt mit Billard und trinkt Wein. Ja, aber nicht zu viel. Zwei Gläser top. Zwei Gläser, ja, top, bitte. Bestimmt trinkt Tom Paris bis zu 3 Gläser Wein am Tag. Wenn er mal richtig. Weil er ist ein richtiger Tagedieb. Ja, ein Tagedieb. Ein Draufgänger, ein Hallodri, ein Tu-nicht-gut. Ja, Tom Paris. Und das. Ich finde, das ist halt interessant, weil sie versuchen halt, Tom Paris als diesen, ja, mir wird mehr Wein eingegossen, zu Ehren von Tom Paris. Ja. Zugegeben, wir haben gerade auch ein Glas Wein, aber nur eins. Ja, vielleicht zwei jetzt im Fall. Ja, wir sind ja nicht. Wir sind hier ja nicht im 24. Jahrhundert. Genau, wir sind ja nicht in einer französischen Billardkneipe. Ja. Nein, aber Tom Paris wird halt versucht, als dieser Kriminelle, ihn als diesen Kriminellen zu etablieren, der halt alle seine Brücken verbrannt hat. Aber das Problem ist, dass in der super fortschrittlichen Welt von Star Trek es im Prinzip unmöglich ist, seine Brücken zu verbrennen. Also alle Chancen zu vertun. Weil es gibt immer neue Chancen, weil alle sind super nett. Ja, das stimmt. Alle sind super nett. Man kriegt ja dann kurz einen Eindruck von seinem Vater in der einen Folge, wo eben alle irgendwelche Halluzinationen haben und während sich alle irgendwie ihre Loved Ones vorstellen und irgendwie das ist welche Folge? Es ist irgendwo zwischendrin, wo so ein Alien will ihr Schiff übernehmen, in dem sie alle in so eine Trance versetzt. Und während alle irgendwie ihre Zuhause... Persistence of Vision. Ja, ist es bei ihm so, dass er seinen Vater sieht. Der ihn kritisiert, genau. Ja, weil das ist halt... Und da wirkt er jetzt... Tom Paris' größtes Problem. Weil es Daddy ist nicht... Issues. Ja, es ist nicht, dass irgendwie... dass er schlechte Chancen gehabt hat oder dass er so einen schiefen Pfad gelangt ist, wo er nicht mehr so leicht runterkommt, auch wenn sie versuchen, das so ein bisschen aufzubauen. Sein wirkliches Problem ist, dass sein Vater ein Admiral ist und ihn halt nicht so toll findet und dass er dieser Verantwortung nicht gerecht wird, was halt wirklich ihn zu diesem token, privilegierten, weißen Mann macht, der dessen große Probleme sind, dass er einfach nicht so toll werden kann, wie er das bitteschön hätte werden sollen. Ja, buhu, ich habe alle Chancen im Leben. Ja, es ist so, dieser Druck, ich kann dem nicht standhalten. Ja, und selbst wenn ich alles vergeige, kann ich immer noch voll was erreichen, aber das ist halt nicht genug. Ich muss halt wirklich noch ein bisschen mehr erreichen. An dieser Stelle, wir hatten uns da schon mal off-Podcast drüber unterhalten, Iris und ich, und sie hat auf eine ganz tolle Sache mich aufmerksam gemacht. Eine Parallele zu einer anderen Serie. Oh ja. Und zwar, Tom Paris ist Apollo. Apollo ist Tom Paris. Apollo ist Tom Paris. Wir reden natürlich von Battlestar Galactica. Und es ist richtig. Also, die beiden Figuren sind sich wirklich ähnlich. Natürlich verhält sich Apollo ein bisschen anders. Aber grundsätzlich haben sie wirklich die genau gleichen Issues und Talente. wobei sie bei Battlestar Galactica Apollo ja noch ein bisschen edgier machen in dieser unsäglichen Schwarzmarkt-Folge, wo sie halt, das ist praktisch das Pendant zu dieser Non-Sequitur-Folge in Star Trek, während der böse, böse Tom Paris in Frankreich herumhängt und Billard spielt, ist halt Apollo hat eine Beziehung mit irgendeiner merkwürdigen Frau und untersucht den Schwarzmarkt auf dem CD-Schiff. Genau, auf dem schlechten Schiff. Des Battlestar Galactica-Konvois. Ja. Das ist halt, im Prinzip sind die beiden Charaktere wirklich super gleich aufgebaut. Beide sind blond und blauäugig. Apollo ist doch dunkelhaarig. Ja, wobei er ist eher brünett. Aber blauäugig. Ja, aber auf jeden Fall. Und Piloten. Sie haben Väter, die viel erreicht haben. Und ihr Hauptproblem ist es, diesen Vätern gerecht zu werden. Ja. Nur, dass sie halt bei Battlestar Galactica ja deutlich dunkler werden als, und versuchen, härtere Probleme darzustellen als bei dem super happy Star Trek-Universum, wo das Schlimmste, was passieren kann. Battlestar Galactica ist auch später. Also wenn wir jetzt von dem 2003er Installment sprechen. Natürlich. Also sozusagen, dass, wenn man das vor Augen hat, dann ist es natürlich auch nochmal, später auf jeden Fall. Keine 90er-Jahre-Serie. Das ist halt... aber wir haben... Tom Paris Reboot... Ja, es ist deutlich more grim, aber lustigerweise ist dafür Apollo immer noch so ein sauber Mann eigentlich. Ja, genau. Selbst in diesem sehr, sehr düsteren Battlestar Galactica-Universum ist Apollo, aber dafür ist er auch nicht so lustig. Also genau. Tom Paris hat Humor. Apollo-Humor. Ja, sie versuchen zumindest, er ist nicht lustig im Sinne von, er macht gute Witze, sondern er ist so heiter. Außerdem ist Tom Paris im Gegensatz zu Apollo auch noch ein riesiger Nerd. weil er so sehr auf das 20. Jahrhundert abfährt. Stimmt, wo alles cool er ist war. Ja ein 20. Jahrhundert-Nerd. Ja, das ist herrlich. Aber da müssen wir dann in der dritten Staffel nochmal drauf eingehen. Ja. Weil da kommt die absolut beste Folge zu diesem Thema. Die beste Nerd-Folge. Die beste Nerd-Folge überhaupt. Das, ja. Ja, da nein, aber Tom Paris halt, wie gesagt, du hast erwähnt, diese Persistence of Vision-Folge, wo alle von ihren Liebsten halluzinieren und er natürlich von seinem Vater, der ihn kritisiert. Du hast, wir haben über Non Sequitur gesprochen, die alternative Zeitlinie, wo weiterhin alles schief läuft mit Tom Paris, was man sich nur vorstellen kann. Und dann gibt es natürlich die absolut unsägliche, berühmt-berüchtigte Folge. Threshold. Oh ja. Tom Paris hat herausgefunden, wie sie ein Shuttle auf Warp 10 manipulieren können. 10 ist 1 höher als 9,9. 10 It goes to 11. Ändert naja, fast. Alles. Es ändert alles. 10 ändert alles, klar. Er überschreitet die Schwelle. Welche nochmal? Transwarp? Ja, die Transwarp-Schwelle. Er ist damit überall im Universum. Stimmt, er ist überall zugleich. Wobei nie erklärt wird, später, die Borg können sich mit Transwarp bewegen, die sind doch auch nicht überall gleichzeitig. Nee. Aber das ist auch nicht Warp 10. Aber die Folge war so blödsinnig, dass sie nachträglich als Non-Canon gekennzeichnet die wurde. Die Threshold-Folge? Ja, aber das stimmt wirklich. Also bei der hat man wirklich gedacht, was zur Hölle? Also er überschreitet den Threshold und fliegt schneller als Warp, 9,99999, sondern 10. Das ist daraufhin befällt ihn eine merkwürdige Mutation. Er ist also, man weiß dann erstmal nicht, ist er krank, was passiert mit ihm? Ja, also, aber was noch viel wichtiger ist, dass er vorher fast nicht hätte fliegen dürfen, weil er eine genetische Disposition hat. Wo irgendwie eine 0,00, keine Ahnung, was für eine Chance hat, dass sein Gehirn explodiert. Irgend sowas, was der Doktor festgestellt hat und meinte, vielleicht sollte stattdessen Harry Kim diesen Flug durchführen oder irgendwer anders. Woraufhin natürlich Tom Paris komplett ausrastet. Weil er will in die Geschichtsbücher. Ja, er will nicht. Es ist wichtig, ja. Also jetzt tu mal nicht so, als wäre das nicht irgendwie wirklich zentral für die gesamte Zukunft der Menschheit. Auch für seinen Vater. Ja, auch vor allem für seinen Vater. Also ich meine, du kannst ja wohl nicht Tom Paris hat es hart genug im Leben, ja? Ja, das stimmt. Du kannst ihm ja wohl nicht gönnen, dass nur, weil eventuell sein Gehirn explodiert, du ihn dann nicht auf so eine Transwarp-Mission schickst. Ja. Also macht er es, logischerweise. Ja, und Jamie findet das ja auch vollkommen okay, weil, ach so, das ist dir wirklich wichtig, ja, dann mach halt. Stimmt, wenn dir so wichtig ist. Ja, und dann kommt eine komische Mutation über ihn und er wird auch immer merkwürdiger und sagt dann auch selber irgendwie, vielleicht ist das, muss das mit mir passieren und vielleicht ist gut und ich bin special und er hat das Gefühl, er ist nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne, was dann daran kulminiert, dass er Janeway entführt und mit ihr nochmal über den Threshold fliegt, woraufhin sie beide mutieren und ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie es schaffen, deren DNA dann da wieder, weil es stellt sich raus, als er irgendwie dann dieses Warp 10 erreicht hat, war er ja überall gleichzeitig und auch zu jeder Zeit oder wie irgendwie. Es ist eine sehr Dr. Who-eske Erklärung, dass er sich rapide der Evolution vorantreibt. Genau. Und wenn du die Evolution weit genug vorantreibst, dann kommst du wieder zum Anfang zurück. Und was ja super Sinn macht. Und deswegen sind sie halt Echsen. Ja, sie sind dann so Echsen und dann tun sie aber die DNA von den beiden Menschen oder so irgendwie rausbeamen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall entwickelt der Doktor irgendeinen Prozess, der halt alles wieder komplett rückgängig macht, damit es vollkommen egal ist. Aber vorher zeugen sie natürlich direkt noch ein paar Kinder. Ja, also sie sind dann, es gibt dann eben die Echse Janeway, also sie sind so groß wie so Warane oder so, oder? Ja. Großechsen. Echse Paris und Echse Janeway tun sich also paaren und haben dann noch drei kleine süße Echsenkinder. Man sieht die Paarung nicht, das klingt jetzt so. und das wird alles nur noch angedeutet. Natürlich sieht man die Paarung nicht. und das fand ich dann noch das Allerbeste. Janeway ist dann nicht mal, am Ende gibt es dann wieder so einen, okay, und hier sind jetzt die beiden Menschen sind wieder in ihre ursprünglichen Formen regeneriert durch medizinische Wunder des 24. Jahrhunderts und dann tun sie sich quasi so in der Sickbay noch so unterhalten darüber, dass es dann doch hoffentlich irgendwie ihren Echsen-Counterparts, dass es denen ja hoffentlich gut geht oder keine Ahnung. Kein Wort, die ist nicht sauer auf ihn, dass er sie da entführt hat oder irgendwas. Ja, sie ist halt super chill. Sie sagt ja auch von wegen, er versucht sich ja zu entschuldigen, dass er sich mit ihr gepaart hat. Ja, es ist ihm dann doch ein bisschen peinlich. Und sie ist so, ja, ach, du weißt doch nicht, vielleicht war ich das ja auch und so. Ne? Stimmt, obwohl das war eigentlich ziemlich cool von ihr, die Reaktion. Ja, und sie sieht das halt super locker. Aber anstatt dann halt irgendwie traumatisiert davon zu sein oder angewidert oder verwirrt oder verstört oder irgendwas, ist halt das Erste, was passiert, ist sie komfortet ihn halt in seinen, weil dann geht's natürlich wieder um Tom Paris, weil wir sind jetzt wieder Menschen, jetzt müssen wir wieder darüber reden, wie es Tom Paris geht. Stimmt. So wie in allen Tom Paris Folgen. Und dann redet sie mit ihm über seine Daddy-Issues und über seinen Geltungsdrang und bestärkt ihn so. Und er ist so von wegen, ja, aber dann habe ich gemerkt, was wirklich wichtig ist, bin ich. Was wirklich wichtig ist. Ja, weil im Prinzip sagt er, ja, ich wollte ja allen immer gerecht werden und irgendwas Tolles erreichen, aber was wirklich wichtig ist, ist, dass ich mir genug bin. Was wirklich wichtig ist, bin ich. Ich bin das Einzige, was wirklich zählt. Und dann sagt sie, ja, genau, alles ist gut. Hauptsache, du hast dich selber lieb. Oh. Und darauf endet es halt. Und was Janeway davon hält, dass sie in eine Hexe verwandelt wurde, das ist halt, ja. Ich glaube, läuft bei ihr unter wissenschaftlicher Forschungsdrang. Das ist aber bei ihr ganz oft der Approach, den ich eigentlich auch... Also wir haben ja in der letzten Folge schon einiges über sie gesagt und wir werden auch in der Zukunft sicher noch einiges über sie sagen. Und das finde ich eine Sache, die ich aber immer ganz nett finde in ihrem Charakter, mit dem aber auch oft vieles sozusagen erklärt werden kann, was aber auch Sinn macht, weil sonst wäre sie gar nicht in der Position. Sie ist so eine Forscherin, sie ist so eine Reisende, sie ist wie die großen Entdecker. Insofern ist es ganz interessant, weil eigentlich dieses ganze, wir machen hier diese Odyssee, das kommt ihr schon entgegen. Oder sagen wir mal, sie ist die richtige Person dafür. Mhm. Andere hätten es vielleicht nicht so gut hingekriegt, sagt ja, man so. Es wird ja auch immer wieder erwähnt, dass Janeway früher ein Science Officer war. Ja, genau. Na, das halt, dass sie halt die Star Trek-Karriere Science, dann Führung gemacht hat, dass sie halt aus dieser Eck kommt und dass sie wirklich interessiert hat. Aber ja, so viel eigentlich zu Tom Paris. Ja. Ich finde, er wird mit der Zeit ein bisschen weniger nervig. Das ist ja auch diese ganze, da kommen wir wieder zum Kazon-Arc im Prinzip, dass er halt vortäuschen muss, wieder sein altes weintrinkendes Ich selbst zu sein, um dann später, dass sich dann halt später rausstellt, nein, eigentlich ist er weitergekommen, eigentlich hat er dazugelernt, eigentlich... Er tut was für die Gemeinschaft. Er ist ein bisschen weiter als der Held dann. Ja. Und was man halt sagen muss, er fällt halt auch bei, wenn es sich anbietet, immer wieder in diese Rolle zurück, um halt genau diese nervige Person zu sein mit dämlichen Problemen, die niemanden interessieren, außer ihn selbst. Ja. So, beim Blick auf die Zeit, denke ich, müssen wir jetzt nochmal anfangen, über wichtige, gute Folgen zu reden. Oh ja. Weil da ist noch ein bisschen was. Deswegen kommen wir doch einfach gleich mal zu Deadlock. Oh ja. Weil wenn man von besten Folgen der zweiten Staffel spricht, dann ist es, glaube ich, die beste. Ja, also eigentlich im Prinzip, selbst wenn man von besten Folgen der ganzen Serie redet, dann... ist sie unter den Top 3, 5 auf jeden Fall. Ja. Ja, es sei denn, ihr seid merkwürdig. Ja, dann, wissen wir leider nicht, was mit euch falsch ist. Deadlock ist Folge 21 und es geht darum, kurz gesagt, dass die Voyager durch einen, sie fliegen mal wieder durch einen komischen Nebel, haben wir ja nun sehr oft. Und werden angegriffen. Sie fliegen auch durch diesen Nebel, weil sie sind immer noch in der Nähe von Vidians. Genau. Die ja nun sich irgendwie doch schon echt als Bedrohung rausgestellt haben und geraten in eine Subspace-Turbulenz und wissen nicht so genau, was das gemacht hat. Sie haben auf jeden Fall dann sie haben irgendwie echt Probleme mit dem Schiff. Es fängt an, alles irgendwie zu versagen und gleichzeitig wird ein Baby geboren. Also es ist nur eins von vielen Plot-Dingen, die da passiert, aber die irgendwie Ensign Wildman, die war schon schwanger als die Ja, sie war irgendwie 2 Jahre schwanger, aber man auch nicht. Sie ist ziemlich lange schwanger, ja. Ja, also stimmt. Sie war ja schon schwanger. Also, ne, aber sehr früh. Auf Deep Space Nine hat sie. Sie wusste aber noch nicht, dass sie schwanger war. Also es muss ganz am Anfang gewesen sein. Das muss halt im Prinzip im Pilot gewesen sein, als sie kurz bei Deep Space Nine Halt gemacht haben. Da muss jetzt halt ihr Kind gezeugt haben. Dann war sie 2 Jahre schwanger und hat dann irgendwann endlich mal. Ist diese Qual vorbei? Ja, so jedenfalls ist es so, dass sehr viel Schlimmes passiert. Die Voyager ist arg gebeutelt, halb funktionsunfähig und das Baby von Ensign Wildman wird geboren, aber auch wegen der ganzen Power Failures kann es dann irgendwie nicht noch in die. Und weil sich die Hörnchen vom Baby irgendwo verhaken, was ich mir sehr schmerzhaft vorstelle. Nee, sie wollen das doch verhindern, deswegen müssen sie das Baby rausbiegen oder sowas. Ja, das Baby ist sowas. In einer Schieflage, die Hörnchen, die Stirnzacken vom Baby, es ist nämlich, weil es ja ein Mixed Race Baby ist, verhaken sich irgendwo, alles ist ganz, ist auf jeden ganz Fall furchtbar. Alles sehr dramatisch und es gibt auch dann wirklich, Harry Kim stirbt. Er wird rausgesaugt. Also man denkt so, oh mein Gott, das ist ja düster. Und das Baby stirbt. Man erwartet es wirklich nicht. Es geht alles sehr schnell. Also die Voyager wird immer mehr zerstört. Dann stirbt das Baby, Harry stirbt und man denkt so, okay, das ist jetzt alles quasi irgendwie schon sehr weit fortgeschritten und ich frage mich, was soll jetzt hier passieren? Es kann nicht sein, dass Harry stirbt. Ich weiß, dass Harry nicht stirbt. Also man sitzt da und ist aber schon sehr gefesselt, weil es nicht unrealistisch. Also es wirkt nicht. Ja, man. Vor allen Dingen, also ich finde Harry Kims Tod, er stirbt ja auch öfter mal. Das muss man ja auch sagen. Aber das ist der beste von seinen Toten. Es ist halt, es kommt urplötzlich. Man kann sich nicht, also es macht halt alles Sinn und so weiter, man kann sich's nicht erklären. Es ist halt einfach so, das ist halt jetzt einfach doof gelaufen. Ist Hullbreach, Vakuum, Harry Kim rausgesaugt. Das kann passieren. Das kann passieren. Ja. Vor allem und das ist halt so. Ja, und es ist halt mit Harry Kim passiert. Und du sitzt da erstmal bist so. What? Ja, und dann plötzlich durchtritt Cass irgendwie eine unsichtbare Schranke und ist immer noch auf Voyager, aber auf einmal einer ganz anderen Voyager, die unzerstört ist und wo das Baby gesund und munter ist und Harry Kim auch und man denkt sich, was passiert hier? Und dann stellt sich raus, offensichtlich ist bei diesen Subspace-Turbulenzen ist die Voyager verdoppelt worden und existiert zugleich in zwei leicht verschobenen Realitäten. Genau. Was auch der Grund, warum es der einen Voyager gut geht und der anderen Voyager schlecht, ist, dass beide dieselbe Lösungsstrategie versuchen, aber die eine Voyager minimal schneller ist. Sie emitten nämlich diese Impulse, die das dann irgendwie stabilisieren sollen. Aber weil die eine Voyager damit anfängt, wird dadurch die andere Voyager beschädigt, was sie natürlich nicht wissen. Sie wissen ja nicht, dass sie gedoppelt sind und denken sich, ja, wir schicken mal diese Impulse los und hauen dann damit die andere Voyager kaputt und eskalieren somit dann halt auch das Problem. Und dann ist es so, dass beide Janeways miteinander Kontakt aufnehmen. Und es ist wirklich, man kann zu der Folge einfach nur sagen, ja, 2 Janeways are better than one. Und nein, es ist immer komisch, Folgen, ich finde, es ist immer schwierig, wenn man über sowas redet, die Sachen, die einem am allerbesten gefallen, dann sozusagen rüberzubringen, warum die so toll sind. Ich kann es jetzt gerade gar nicht so genau fassen, warum das bei der Folge so gut funktioniert. Es liegt natürlich auch noch daran, dass es dann zu einem Twist kommt. Es ist also so, dass die sehr zerstörte Voyager sagt, im Zweifelsfall werden wir uns opfern. Und die eine Janeway sagt zur anderen, das kannst du nicht machen. Und dann sagt die andere zur anderen, du weißt ganz genau, dass ich es mache. Ich bin du würdest es auch machen. Genau. Und das schon alleine ist, so um den Charakter von Janeway nochmal zu vertiefen, ist irgendwie ganz toll. Und es ist einfach ein sehr toller Moment, der nicht so pathetisch ist, wie sich's anhört. Aber natürlich kommt alles nochmal anders als gedacht, weil jetzt greifen die Vidians an. Und zwar greifen sie das gute Schiff, das nicht zerstörte Schiff an. Und die Vidians sind da relativ powerful und ja, weil ja selbst das gute Schiff, selbst das nicht zerstörte Schiff hat ja Probleme im Prinzip, ne? Weil sie haben ja gerade ein akutes Problem, das sie lösen müssen. Sie sind nicht darauf vorbereitet, sie sind nicht gefasst auf Gegner, die dann die Situation ausnutzen. Ja, und dann wird es wieder total dramatisch, nachdem wir schon irgendwie das halb zerstörte Schiff mit irgendwie Toten und was weiß ich haben wir jetzt auf einmal die Vidians boarden und harvesten einfach mal locker Organe. Genau, entern das noch intakte Schiff und hauen einfach mal alle irgendwie um und fangen an, die auszuweiden. Und das ist also sehr dramatisch, weil hier haben wir ja auch noch das Baby, das noch am Leben ist, dass der Doktor sich greift und sich versteckt. Und dann macht die Janeway des intakten Schiffes eine folgenschwere Entscheidung und stellt ihr Schiff auf Selbstzerstörung. Und dann ist also sozusagen, das ist dann unser Plot-Twist, nachdem wir dachten, das kaputte Schiff würde sich jetzt opfern, opfert sich das andere Schiff. Und dann geben sie das Baby Harry Kim in die Arme und schicken ihn rüber durch den Rift und das andere Schiff zerstört sich. Und es ist einfach nur total dramatisch und schrecklich und ich musste weinen und es ist total, aber ich weiß nicht, ob ich weinen musste, aber ich fühlte mich so. Und es ist einfach total toll und man denkt danach, wow, das ist so eine starke Folge. Ja, es wird halt auch wirklich getragen von richtig, richtig, richtig guter Darstellung von Kate Mulgrew, ja, die das als Janeway fantastisch macht, die auch die Konfrontation ihrer zwei Personen unglaublich gut darlegt, indem sie es eben nicht pathetisch macht, indem sie auch einfach ehrlich zu sich selbst ist, was ich nämlich sehr gut finde, ist, dass Janeway eine Figur ist, die unglaublich ehrlich zu sich selbst ist, die sich nicht versucht zu verarschen, die nicht der Tom Paris ist, der immer versucht, irgendwas anderes, irgendwas Besseres, irgendwas Tolleres zu sein, sondern einfach genau weiß, wer sie ist und deswegen auch mit sich verhandeln kann auf einem Niveau, was du eigentlich nicht erwarten würdest von irgendeiner Person halt. Das ist fantastisch, wie die beiden Charaktere sich übereinander entgegenstehen und versuchen, ihr Problem zu klären. Und halt beide eigentlich genau wissen, wie sie denken, wie sie agieren und was das ist, was die Personen in ihrer jeweiligen Situation tun würden. Und die Folge wird halt wirklich komplett getragen von Janeway, ja. Wobei halt auch durchaus durchweg auch die Performance von allen Charakteren ja unglaublich gut ist. Auch der Doktor hat da irgendwie eine sehr schöne Rolle und weil er eben dann sich ja versucht irgendwie dieses Baby noch zu retten und sich zu verstecken und ich finde auch, es ist ganz interessant, wir hatten das, glaube ich, schon in der letzten Folge mal angedeutet und ich habe es jetzt auch beim Weitergucken immer wieder gemerkt, man hat ja dieses Gefühl, es passiert was Schlimmes, aber ich weiß immer, es wird irgendwie gut ausgehen, weil ich weiß, es geht weiter. Mhm. Ich weiß, dass die Figuren nicht sterben, ich weiß, dass sie irgendwie ihren Weg weiterfinden und so. Und das wissen die ja auch. Ja, und ja, sie haben sich in dieser Folge quasi eine Möglichkeit geschafft, dass Dinge Konsequenzen haben, ohne Konsequenzen zu haben. Genau. Aber, und also sozusagen, du hast einmal das sozusagen die Katastrophe bis zum Ende durchgespielt, während du gleichzeitig aber halt das Loophole hast, dass dann auch wieder der Status Quo hergestellt wird. Aber ohne, dass es halt die Wendung in letzter Minute ist, sondern für eine Version ist es halt wirklich das Ende. Es ist das Ende. Und das macht es stark, das macht diese Folge stark, dass es mutig genug ist, zumindest in einer Version, natürlich hält es sich die Hintertür offen, aber es spielt es zumindest in einer Version bis zum Ende durch, was es halt sonst sich nicht trauen kann, weil immer in letzter Minute die richtige Lösung gefunden werden muss. Ja, und es macht halt noch den Twist, der schon einer ist. Ich habe es nicht wirklich erwartet, obwohl man, ja, weiß nicht, kann sein, er hat dann immer so eine Ahnung, aber den Twist, dass es eben nicht das schon total kaputte Schiff mit dem toten Harry Kim und dem toten Baby irgendwie sozusagen, dass es nicht das ist, sondern es dann in der letzten Minute irgendwie rumgedreht wird und sie dann aber halt noch einen Schlupfloch finden, zu sagen, okay, unser Harry geht jetzt aufs andere Schiff. Ja, weil sie sagen, den retten wir jetzt, weil keine Voyager sollte ohne Harry Kim sein. So. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Er ist so sexy. Und das ist halt einfach, das finde ich wirklich interessant, weil das dann halt auch wirklich, obwohl eine Voyager gerettet wird, ist es eine Voyager, die schon total gebeutelt ist. Also es ist sozusagen beides irgendwie tragisch. Ja. Ja. Da kann man nur sagen, das ist echt, da sieht wenn man, die halt mit solcher Konsequenz einfach die Serie als solches angehen würden, dann würde da halt wirklich irgendwie Großes passieren. Aber, Da merkt man irgendwie, was sie für ein Potenzial hätte, was die Figuren, was die Situation, was die Schauspielerinnen, was die alles hergeben, sozusagen. Mhm. Aber das können sie, das ist halt nicht Game of Thrones. Das ist noch irgendwie 20 Jahre vor Game of Thrones. Ja. Und, 20. Und wir wollen ja auch nicht, dass sie alle sterben, ja. Mhm. Aber man merkt dann halt mal, was das für eine Tiefe bekommt, wenn mal Dinge Konsequenzen haben. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber wo wir von Konsequenzen reden, möchte ich auch zu einer Folge kommen, die sehr verhasst ist und über die ich sehr gespalten bin. Und zwar, gespalten ist auch das richtige Wort. Oh Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Tuvix. Ja, also ist unter meiner Liste der schlechtesten Episoden dieser Staffel. Für mich ist es eine Hassliebe. Mhm. Und zwar, Tuvix ist eine Folge, was man dem Namen sehr leicht entnehmen kann, wo Tuvok und Neelix, unser Dream Team, mein lieblingspotenzielles Couple aller Zeiten endlich vereinigt wird, ja. Indem sie nämlich mit einer merkwürdigen Orchidee, die sie auf irgendeinem Planeten aufsammeln, in einem Transporterunfall zusammengeschmolzen werden. Ja, zu einer Person, die dann so ein bisschen das Beste aus beiden repräsentieren soll. Ja. Aber ich finde schon, die Gestaltung ist schon irgendwie fürchterlich. Ja. Man hat dann halt so einen nicht ganz schwarzen Talaxianer und ich finde, er funktioniert überhaupt nicht. Also er sieht auch gar nicht mehr wie ein Talaxianer aus. Er hat ja spitze Ohren. Das ist aber nicht das Problem. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie. Ich finde nichts. Er wirkt halt unglaublich uncanny. Und nichts daran funktioniert für mich. Und ich finde, das ist halt auch die Schwäche, dass dieser Charakter nicht funktioniert. Wobei ich glaube, der Schauspieler war tatsächlich ziemlich gut. Aber der Charakter ist halt einfach so uncanny, dass er auch unglaublich unsympathisch ist, dass der Zuschauer ihn nicht annimmt. Nee, überhaupt nicht. Und das ist halt die Sache, weil du nimmst ihn halt nicht an. Er soll total nett sein, aber er ist total, genau, man findet ihn nervig. Und er soll die perfekte Tuvok-Neelix-Mischung darstellen, aber er wird halt einfach abgelehnt in jeglicher Hinsicht. Weil er langweilig ist. Ja, und weil er langweilig ist, weil er uncanny ist, weil er auch nervig ist, weil ich auch sein Verhalten gegenüber Cass, ne, mit der er dann natürlich diese problematische Romanze hatte, weil er einerseits als Tuvok natürlich ihr Mentor war, als Neelix ihr Freund, unglaublich übergriffig sich ihr gegenüber verhält, was ich total merkwürdig finde, was sie aber natürlich dann überhaupt nicht so wahrnimmt. Ja, aber sie tut ihn ja am Ende dann ablehnen und oder so ein bisschen. Naja, sie werden ja dann Freunde. Sie werden Freunde, aber mehr dann halt auch nicht. Und er ist aber von Anfang an so, aber ich liebe dich auch. Und ich verlange jetzt zwar nichts, aber ich tue dich irgendwie unter Druck. Ich sage das jetzt die ganze Zeit und setze dich total unter Druck. Ja, und ich sage, ich verlange nichts, aber ich gucke dich die ganze Zeit erwartungsvoll an. Halt, der Charakter, aber wie gesagt, ich glaube, der Schauspieler ist echt gut. Also der Schauspieler, der konnte was. Der hat auch irgendwie, finde ich, was ich sehr gut fand, dann den letztendlichen Struggle dieses Charakters sehr gut dargestellt. Aber er wirkt halt von vorne bis hinten creepy, weil er eine Mischung ist aus zwei bekannten Dingen, was halt super problematisch ist für Zuschauer dann immer, weil man so solche merkwürdigen Mischungen dann immer als unheimlich abtut, weil sowas immer merkwürdig gewirkt, weil es nicht ganz stimmt, weil es irgendwie falsch ist. Und da und das ist halt, das funktioniert dann nicht mit dem, was sie wollen, weil sie wollen ja, dass man den Charakter irgendwie dann doch irgendwann annimmt. Und das passiert halt nicht. Also das passiert mit der Crew, die nehmen ihn alle irgendwann an, aber du selber als Zuschauer kannst das nicht nachvollziehen. Weil für dich dieser Charakter unglaublich fremd ist und du gleichzeitig natürlich auch wegen dem Status quo irgendwo auch weißt, dass es nicht so bleiben kann. Ja, das war wohl auch eine sehr diskutierte Folge. Also wenn man sich das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man sich die Folgenseiten auf Wikipedia ansieht, die alle sehr unterschiedlich lang und ausführlich sind, die ist super lang und super ausführlich und da gibt's total viel irgendwie noch. Wie ist die Edit History so? Wie ist die Edit History so? Ganz viele Änderungen. Wahrscheinlich. Diskussions-Page von mehreren Seiten. Nein, aber ich bin halt tatsächlich gespalten bei der Folge. Ich kann die nicht einfach nur als schlecht abtun, weil. Also ich fand die. Eine Sache, die ich halt. Es ist halt eine der wenigen Folgen, wo die nicht damit endet, dass du hast das moralische Dilemma. Ja, das stimmt. Ne? Sie finden irgendwann die Lösung, wie sie aus Tuvix wieder Tuvok und Neelix machen können. Und dann hast du das Problem, dass Tuvix sich als Charakter etabliert hat, dass er so bleiben möchte, wie er ist, dass aber gleichzeitig natürlich noch die Persönlichkeitsrechte von Neelix und Tuvok bestehen bleiben, weil sie ja nicht wirklich tot sind. Weil es gibt ja einen Weg, sie zurückzuholen. Ja. Und das muss man ja auch wahren. Und man weiß ja, dass Tuvok und Neelix lieber Tuvok und Neelix wären als Tuvix. Wobei Tuvix natürlich lieber Tuvix sein möchte. Und dann hast du halt dieses Dilemma. Ja, das stimmt. Und normalerweise käme dann dieser Punkt irgendwann in den letzten 5 bis 10 Minuten der Folge, wo wäre, ach, das ist ja merkwürdig. Jetzt haben wir das ist die perfekte Lösung dafür, dass alle glücklich werden. Hurra! Und das ist halt das eine, was ich dieser Folge zugutehalten muss. Da hast du recht. Sie auch interessant, weil dann Jamie einfach sagt, ich kann das nicht verantworten, es tut mir leid, Herr Tuvix. Genau. Und dass sie halt auch einfach weiß, dass Janeway, ich meine, das wird von vielen Leuten auch kritisiert, dass Janeway halt einfach so hardcore krass ist und es einfach macht und niemand mehr darüber redet. Aber ich finde das halt irgendwie ganz gut, dass sie, also sie weiß, dass das falsch ist, was sie macht. Sie weiß aber auch, dass es falsch ist, es nicht zu tun. Ja, aber dass es falsch ist, es ist ein nicht auflösbarer Konflikt, genau. In dem sie halt eine Entscheidung trifft. Und sie entscheidet sich für die beiden Menschen, die sie, oder Freunde, für Crewmitglieder, die sie schon ganz lange genau. Und normalerweise ist es natürlich die einfache Entscheidung, keine Entscheidung zu treffen. Ja, dann aber würde das ist sie halt, aber halt ihre Crewmitglieder nicht zurückholen. Genau. Und das ist halt, aber ich finde, das wird halt ganz gut auch angesprochen, dass diese Sache ist, von wegen es einfach so zu belassen, dass das nicht ein Ausweg ist, keine Entscheidung zu treffen, dass das halt auch eine Entscheidung ist. Hm. Und zwar eine Entscheidung gegen Tuvok und Neelix. Und ich finde es halt ganz gut, dass sie auch nicht auflesen, ob das gut war von Jamie. Ob das irgendwie, es wird halt nicht, natürlich ist es blöd, dass dann halt nie wieder irgendwas davon gesagt wird und niemand mehr sagt, hey guys, do you remember when Tuvix was a crew member and we all loved him? He was never mentioned again. But then Janeway murdered him. Yeah, that was a real bummer. Ja. Das kommt halt einfach nie wieder. Das ist natürlich blöd, aber ich finde es halt irgendwie gut, dass sie so konsequent sind, zu sagen, ja gut, dafür gibt's keine Lösung und Janeway macht jetzt einfach irgendwas. Ja. Und niemand sagt was und alle sind schockiert. Alle sind horrified, weil sie selber überhaupt nicht in der Lage sind, so eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und er schreit ja auch noch auf der Brücke von wegen, das ist falsch, das ist falsch. Mord, ich werde ermordet. Ja. Und so, es ist unglaublich, unglaublich krass und sie macht's einfach. Ja. Und das finde ich halt, natürlich funktioniert das. Aber es widersetzt sich ihr auch niemand. Ja. Also so in gewisser Weise wissen sie halt eigentlich alle, ja, Tobi, sie finden dich schon nett und das ist jetzt irgendwie hart. Ja, jetzt nicht aber, gegen dich. Aber sorry, wir wollen lieber die anderen zurückhaben. Ja, aber beziehungsweise es kann sich ihr niemand widersetzen, weil niemand mit dieser Situation umgehen kann. Und das finde ich halt gut. Das ist halt einfach nur Horror. Ja. Das mag ich halt. Dass es nicht so ist von wegen, ja gut, wir wissen, dass sie das jetzt so machen muss, sondern eher einfach purer Horror, pure Machtlosigkeit. Mhm. Und das finde ich halt, es ist eine unglaublich schlechte Folge in unglaublich vielen Hinsichten, aber es ist eine der wenigen Folgen, halt zusammen mit Deadlock, wo irgendwas ohne Kompromiss durchgespielt wird. Ja, ja. Weil ansonsten findet sich immer letztendlich der Kompromiss. Es wird immer der Status quo wiederhergestellt. Wir haben zwar endlich in der zweiten Staffel irgendwas, was einem Plot-Development entgegenkommt. Wir haben halt diese Kaelson-Geschichte, die sich bis zu dieser Basics-Folge langsam entwickelt. Aber es muss trotzdem nach jeder Folge immer wieder ein Status quo hergestellt werden. Und meistens wird er hergestellt, indem man dann plötzlich den Kompromiss findet, der alle glücklich macht. Ja. Und eigentlich nur in Deadlock, einer sehr guten Folge, und Tuvix, einer eigentlich sehr schlechten Folge, wird die Formel abgeändert in dem Sinne, dass es nicht einfach den einfachen Kompromiss gibt, der dann alle glücklich macht und alle zufrieden, Hand in Hand, lachend über eine Wiese davon hüpfen. Ja. Und dafür muss ich die Folge respektieren, auch wenn ansonsten so viel an dieser Folge so merkwürdig ist. Ja, das ist wirklich, ja. Aber du hast recht. Das ist ganz gut erklärt. Ja. Das ist interessant, weil gerade gegen Ende, das sind nämlich alles jetzt späte Folgen, also Deadlocks Folge 21, dann Tuvix ist Folge 24, Dass da ballen sich so Folgen, die entweder total merkwürdig oder total gut sind. Weil da können wir kurz mal noch die Folge 23 streifen. The Thaw. Was ganz kurz zusammengefasst, lesen sie so in Kryo, so Stasis, in so Schlaf, so fünf Aliens auf, die wohl wegen der Naturkatastrophe sich also daran haben versetzen lassen und irgendwie der Computer, der sie da alle sozusagen in diesem Kryo-Schlaf irgendwie hält, der hat ihnen so eine Art Virtual Reality in ihren Köpfen erschaffen, wo er sich selber als quasi Manifestation ihrer Ängste, die sie ausgelagert haben, hat er sich da so zum Herrscher aufgeschwungen und dann treten also irgendwie erst Harry und dann Janeway in diese Welt ein, die da irgendwie sozusagen nur in den Computerströmen existiert, und das Ganze ist so ein David Lynch für Arme trifft Stephen King's It und Cirque du Soleil. Ja. Oder Freakshow, ich weiß nicht, es ist irgendwie so eine komische, es soll so ein Zirkus, näher Zirkus und Karneval und gruseliger Clown und irgendwie, es ist absolut absurd und mehr müssen wir dazu eigentlich auch nicht sagen, aber es ist wirklich so, dass man denkt so, wir machen hier mal so ein bisschen Twin Peaks und so ein bisschen, es ist total albern. Also ich finde die wirklich sehr albern, die Folge. Ehrlich gesagt, ich meine, Threshold Tom Paris Eidechsen-Folge wird generell ja eigentlich als die schlechteste Star Trek-Folge aller Star Treks auf der ganzen Welt überhaupt gesehen. Aber The Thaw ist auch schon nah dran. Aber The Thaw, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was schlechter ist, weil natürlich Tom Paris Eidechsen Sex Warp 10 Folge ist zwar absurd bis zum geht nicht mehr, aber zumindest, selbst wenn es Tom Paris Probleme sind, zumindest versuchen sie damit noch irgendwas zu machen. Es soll irgendwo hinführen. Was diese Thor-Folge soll, das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Sie tun da irgendwie noch über Angst philosophieren. Naja, dann ich finde, wir können nicht mehr alle Folgen erwähnen, weil das wird sonst einfach vielleicht auch zu lang. Vielleicht können wir auch ein paar Sachen nochmal zum späteren Zeitpunkt erwähnen, also weil sie verknüpft sind mit Sachen, die später noch passieren. Aber ich fand denn die Folge, wo Cass irgendwie Cass in die Pubertät eintritt und wir mehr erfahren über die Schwangerschafts- oder die Fruchtbarkeit der Okampa und irgendwie über die Rückenbefruchtung und dann kriegt sie diese Schleimhände und Käfer essen und dann isst sie Käfer und Erde und kriegt auf einmal so Schleim an den Händen, was ein Zeichen dafür ist, dass sie jetzt irgendwie sich paaren kann, wo man sagt so, okay, interessant, da hatte auch jemand viel Spaß dabei, sich das auszudenken. Das war wahrscheinlich dieselbe Person, die sich das so ausgedacht hat. Ja, das ist sehr interessant. Da wird auf jeden Fall nochmal so ein bisschen was möchtest du noch unbedingt erwähnen? Tja, was wir eigentlich besprechen müssen. Oh Gott, wir müssen Resolutions besprechen. Ja, aber was wir wahrscheinlich, ich denke, das ist, Resolutions ist der Anfang von etwas, was wir wahrscheinlich noch sehr viel ausführlicher in der dritten Staffel besprechen können. Mhm. Und zwar dem berühmt-berüchtigten Janeway Chakotay Chips. Ja, also die Non-Romanze zwischen Janeway und Chakotay. Die schandhafte Non-Romanze. Es gibt jetzt zwei Lager. Es gibt die Leute, die Janeway und Chakotay shippen. Und es gibt die Leute, die jede Anspielung auf das Janeway und Chakotay-Ship furchtbar finden und meinen, dass das da auch überhaupt gar nicht reingehört und dass das Blödsinn ist. Aber es ist so offensichtlich. Aber schon, ich finde, schon vorher gibt es diese Momente und danach gibt es sie erstmal doppelt. Also, kurz zur Erklärung, in Resolutions, ich finde auch toll, das wird sofort in Medias Res gegangen. Mhm. Sie sind zusammen, Janeway und Chakotay sind auf einem Planeten, der so erdähnlich aussieht. Also sie sind in so einem netten Waldlichtung, irgendwie Wiese. Mit einem Affen. Mit einem Äffchen, ja. Was ein bisschen lustig ist, weil es sieht so ein bisschen aus wie so Mischwald, irgendwie Nordamerika oder irgendwas. Und dann ist da dieser irgendwie doch sehr dschungelige Affe. Aber gut. Sie sind also auf jeden Fall auf diesem Planeten und es stellt sich raus, sie haben einen Virus, der auf diesem Planeten nicht ausbrechen wird und sie töten. Wenn sie aber den verlassen und auf die Voyager zurückkehren, dann werden sie alle anstecken und alles ist fürchterlich. Und weil die Voyager keine Lösung dafür hat, lassen sie sie da. Auch, also Janeway entscheidet das halt, dass sie jetzt mit Tuvok als Kapitän weiterfliegen sollen und sie da lassen, weil es gibt keine Lösung. Und sie richten sich also, Chakotay und Janeway richten sich auf diesen Planeten häuslich ein und das Ganze spielt auch über mehrere Monate. Und wir erfahren also parallel, wie auf der Janeway, auf der Voyager irgendwie die Moral irgendwie tief also, hängt. Wo zu viel Tom Paris Wein getrunken. Die Moral tief ist und irgendwie Tuvok ja auch der schlechteste Tuvok erweist sich als ja und sie It is not logical for us to need morale. Ja, und dann dort suchen sie also nach einer Lösung, während Tuvok und jetzt komme ich echt durcheinander, Janeway und Chakotay auf dem Planeten eben sich besser kennenlernen, sagen wir es mal so. er darf sie dann Catherine nennen und er richtet sich da schon die ganze Zeit so häuslich ein und irgendwie macht allerlei Dinge, die Männer ja dann so machen, wenn sie in der Natur sind. Er schnitzt und der baut eine Badewanne. Er schreinert, er baut ihr eine Badewanne und während sie die ganze Zeit noch versucht, das Heilmittel für den Virus zu finden. Das finde ich auch abseits jeglicher Romanzen, finde ich das eine fantastische Folge, um die Charakterzüge von Janeway und Chakotay zu beleuchten, weil er ist der eher besonnene, ruhige Mann, der sich mit Situationen abfindet, so wie er sie bekommt. Der lebt gerne, mehr so im Jetzt. Ja, der auch gerne mal mit irgendwelchen Aliens erstmal auf total neutraler Ebene diskutiert und versucht, denen entgegenzukommen, während Janeway direkt so ist von wegen, ja, was mache ich daraus, wie komme ich weiter, wie kriege ich das, was ich will, wie kriege ich das, was für meine Crew am besten ist, wie löse ich das Problem? Ja, sie will sich auch mit der Situation nicht einfach abfinden, sie will immer noch sozusagen eine Lösung dafür suchen, obwohl sie da ein sehr komfortables Leben haben und er ist halt ja nicht grundsätzlich abgeneigt, sozusagen auch diesen Planeten wieder zu verlassen, aber er zieht halt auch viel früher schon die Möglichkeit in Betracht, dass sie das vielleicht nicht mehr können und dass er das, ja, erlebt da so im Jetzt, dass er das dann nutzen will und irgendwie und da ein gutes Leben führen einfach. Und ja, das stimmt. Das ist einfach sehr, sehr schön, um die beiden sozusagen ihre Unterschiedlichkeit zu zeigen. Und deswegen, das ist halt auch, ich meine, wie gesagt, es gibt viele Leute, die gegen diese potenzielle Janeway Chakotay Romanze sind, die sich da dann im Laufe dieser Folge, die im Laufe dieser Folge halt offensichtlich wird. Halt, wie gesagt, wie du bin ich der Meinung, dass es halt vorher schon Anzeichen gibt, wie die beiden miteinander interagieren. Genau deswegen bin ich eigentlich dafür. Genau deswegen shippe ich die unglaublich hart muss ich mich dafür nicht rechtfertigen. Nein, wir uns dafür nicht rechtfertigen. Ja, weil, nehme ich jetzt trotzdem, weil... wir können es ja erklären. Weil, ich finde nämlich, es geht ja nicht nur darum, von wegen, oh, die sind so niedlich zusammen, sondern die beiden Charaktere ergänzen sich unglaublich gut. Und ich finde, Chakotay ist halt eigentlich tatsächlich der nötige oder beziehungsweise ein nötiger Gegenpunkt zu Janeway. Weil Janeway ist immer fordernd. Janeway geht immer weiter. Janeway überschreitet auch immer ihre eigenen Grenzen. Janeway sieht auch keine Grenzen. Niemals. Und Chakotay ist derjenige, der bodenständig ist, dessen Aufgabe es auch eigentlich hätte sein sollen, finde ich, viel mehr in der Gesamtserie, als es das tatsächlich dann letztendlich ist, sie auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Weil Janeway überspringt gerne Dinge, Janeway reitet sich unglaublich gerne in Sachen rein und versteift sich und möchte unbedingt das, was auch immer es ist, was sie jetzt möchte, wie zum Beispiel diese Lösung für diesen Virus zu finden. Später auch mit den Borg. Ja, in sehr vielen späteren Folgen. Ja. Janeway versteift sich auf Dinge und eigentlich müsste es halt Chakotays Aufgabe sein, sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen. Diesen mit seiner Rationalität, mit seiner Spiritualität Ruhe. Spiritualität auch. Genau, mit seiner endlosen Ruhe, sie da irgendwie zu erden. Und deswegen finde ich dieses Beziehungspotenzial, was im Laufe dieser Folge immer und immer wieder hervorgehoben wird und auch schließlich explizit gemacht wird, finde ich eigentlich gut, weil Chakotay jemand ist, der Janeway eigentlich unglaublich gut tun würde. Und ich finde, was dann die Folge aber so stark macht, ist, also wenn wir hier sagen explizit, haha, es findet nicht mal ein Kuss statt. Wir halten irgendwas. Händchen, ja? Wir halten Händchen. Ja, also es ist dann einfach nur irgendwann klar, da passiert dann nochmal irgendwie so ein Sturm oder so und ihre ganzen Maßnahmen ihre ganzen Labormöglichkeiten irgendwie da noch weiter zu forschen nach einem Heilmittel sind zerstört und sie weiß, es ist jetzt der Punkt, an dem sie einsehen muss, dass sie da bleiben werden. Und das fällt ihr natürlich schwer und er macht das aber irgendwie für sie leichter und ist da einfach irgendwie ihr Trost und es ist dann einfach klar, dass dieser Moment im Raum steht. Und da finde ich es unheimlich stark, weil das alles nur angedeutet wird. Und dann geht sie halt zu ihm und sagt, okay, wir müssen jetzt reden, weil sie weiß, es ist wieder ganz typisch Janeway, sie muss es anpacken, sie muss es ansprechen. Ja. Und irgendwie. Ich finde es unglaublich gut, sie sagt, we have to define parameters for our relationship. So wissenschaftlich. Sie will halt alles in ganz klar geregelte Bahnen haben. Sie kann halt nicht plötzlich irgendwelche Gefühle haben, die halt irgendwie nicht wirklich Sinn machen für sie in diesem Moment. Sie muss das ganz klar definieren und klar haben. Und dann finde ich es halt auch so gut, dass seine Reaktion einfach so ein super gechilltes I don't know if I can ist. Ne? Halt, er ist halt einfach so, ja, war mir klar, dass du jetzt hier ankommst. Aber so einfach ist das nicht. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ja. Und das finde ich ist ein unglaublich, ich meine, natürlich wird es dann endlos kitschig. Muss es ja. Ja, also gut. Mit dieser wundervollen Händchenhals-Szene, mit der das dann. Ich finde aber ehrlich gesagt, er erzählt ihr dann eine erfundene Legende seines Volkes, die er gerade in dem Moment sich ausgedacht hat, wie sie sich rausstellt. Und Story of my people. Ja, genau. Akuchi Moya. Und in dieser Geschichte geht es also im Prinzip, was er ihr damit sagt, ist. Ich werde deine Bedürfnisse über meine stellen und ich werde für dich da sein. Und ich werde einfach mein Leben danach ausrichten, dich glücklich zu machen. Und ich finde, das ist ganz schön krass. Ich finde es toll. Ich finde, das ist ein bisschen so dieses Prinzip der platonischen Liebe, wobei man zu dem Zeitpunkt denkt, okay, es müsste nicht platonisch bleiben. Aber was er im Prinzip sagt, ist, ich fordere erstmal nichts, sondern ich möchte dich glücklich machen. Ich stelle dich an erste Stelle. Und ich finde, das ist im Prinzip, was er sagt. Im Gegensatz zu sowas wie bei Tuvix, wo Tuvix die ganze Zeit unglaublich übergriffig und aufdringlich wirkt gegenüber Cass, kaufe ich das zum Beispiel Chakotay absolut ab. Weil er bleibt einfach unglaublich gechillt die ganze Zeit. Er wird nicht fordernd. Er ist einfach super chill, von wegen, ja, das ist jetzt so. Und es bleibt jetzt auch so. Und, dann, ne, ich finde das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, aber ohne, dass das halt irgendeine direkte Antwort erfordert. Nein, eben das, weil es ist unheimlich selbstlos, ja. Mhm. Also es ist so unheimlich zurückhaltend und selbstlos und er sagt einfach, du bist so wichtig für mich und du bist einfach an erster Stelle jetzt. Und dann löst sich natürlich alles auf, die Voyager findet ein Heilmittel, holt sie zurück und dann ist alles der Status quo wieder etabliert. Und die beiden, und das ist ganz auffällig, er spricht sie dann wieder mit Captain an. Und da ist halt so dieses, dass er sie mit Catherine anspricht, das ist dann weg. Und damit ist klar, dass ihr Verhältnis jetzt wieder zurückkehrt zu Captain und erster Offizier. Aber trotz allem liegt es halt so ganz klar im Raum. Und es ist so ein bisschen, dass man in dem Moment das Gefühl hat, okay, das ist jetzt vorbei und sie verfolgen das jetzt erstmal nicht mehr. Aber sie wissen um das, was da passiert ist und was zwischen ihnen war. Und ich habe dann aber auch das Gefühl, ja, sie akzeptieren jetzt erstmal, okay, das verfolgen wir nicht weiter, aber das bleibt halt dann auch später. Ja. Also es wird auch in der dritten Staffel mehrfach wieder aufgegriffen. Auf jeden Fall, ja. Aber leider kommt es halt nie so weit, wie es meiner Meinung nach kommen sollte irgendwann. Ja, es ist tragisch. Aber wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Ich kann es ja auch widerwillig akzeptieren. Und witzigerweise ist ja auch Janeway, also beziehungsweise Kate Mulgrew, ist ja auch eine der Personen, die sich am stärksten gegen diese Beziehung gestemmt haben. Ja. Und ich finde, darüber kann man noch sehr viel reden. Und das denke ich, kann man auch sehr gut dann an den Folgen diskutieren, die noch kommen in der dritten Staffel und auch eigentlich sogar, finde ich, bis zur fünften Staffel könnte man noch darüber reden. Und das werden wir. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall, das ist halt einer dieser Punkte, die wir in der nächsten Folge auch diskutieren werden und auch gerade auch die Beziehung zwischen Kate Mulgrew und Kate Mulgrews Entscheidungen, die Autorität, die sie halt über ihren Charakter auch hatte. Und dann kommen wir auch wieder zurück auf diese 90er-Serien-Logik eben, was das mit diesem Potenzial der Beziehung dann auch letztendlich angestellt hat, wie Charakterrollen waren, wie Frauenrollen waren zu dieser Zeit. Mhm. Und ich denke, was wir machen sollten, ist, wir würden jetzt sehr gerne eigentlich über Basics reden, aber wir haben hier einen Cliffhanger. Mhm. Und zwar nicht nur ist das die allererste Doppelfolge, die allererste Folge, die sich länger erstreckt als eine to be continued Folge. Die 45 Minuten, und wir haben direkt einen serienübergreifenden Cliffhanger. Ja. Das heißt, die machen hier keine halben Sachen. Wenn sie jetzt hier schon irgendwas mit to be continued machen, dann bitte auch direkt über ein ganzes Jahr. Und deswegen continuen wir das jetzt einfach auch. Genau. Damit wir dann sprechen wir über Basic einfach Folge zusammen. Genau. Also über Basic Part 1, Ende Staffel 2 und Basic Part 2, Anfang Staffel 3. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Genau. Ja, das haben wir uns gerade parallel quasi per Mindmeld haben wir das hier uns überlegt. Und da gibt es dann auch noch, noch andere Figuren, über die wir sprechen müssen, die in der Basic Part 2 eine Rolle spielen. Ja, wir lassen euch also mit diesem Cliffhanger entlassen wir euch jetzt aus Folge 2, die doch deutlich länger wurde als Folge 1. Ich hoffe, es wurde euch nicht zu lang, aber es gibt ja so viel zu reden, ganz offensichtlich. Und aber bis zur dritten Folge wird es dann, glaube ich, auch nicht so eine lange Pause sein wie jetzt zwischen 1 und 2. Da müssen wir nämlich auch nicht so viel reden, weil wir haben jetzt schon alles gesagt. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, also ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht und dass ihr weiter mit dabei bleibt und auch fleißig Voyager guckt. Und dann sag ich mal. Und wir warten immer natürlich noch auf unseren Voyager Trailer. Genau. Wer schneidet uns Voyager? Wir haben extra so lange gewartet mit der zweiten Folge jetzt, ja. Ne? Und ihr habt trotzdem nichts geliefert. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch enttäuscht. Na gut. Wir mögen euch trotzdem. Genau. Dafür gab es ja positives Feedback. Ja, genau. Also ich meine, immerhin. Ne? Immerhin. Man muss sich ja auch. Man muss sich ja auch mit sowas dann irgendwann zufriedenstellen. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.